Hallo Toulouse. Und bonjour, en vous. Und natürlich wie auch sonst immer, also in letzter Zeit nicht so häufig, muss ich natürlich zugeben, herzlich willkommen allen Zuhörenden da draußen. Katrin, wie lange ist es her? Lange. Vier Monate ungefähr. Ich glaube, irgendwie Ende Mai oder so war die letzte Folge. Wow. Habe ich mit Erschrecken festgestellt. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Ja, mal gucken. Es wird ja hoffentlich besser mit einem größer werdenden Kind auf deiner Seite. Oder ja, auch nicht. Das wird ich auch. Sich dann zeigen in den nächsten Monaten. Nein, eigentlich ist sie ja ganz umgänglich, von daher, das sollte passen. Super, vielleicht kommen wir mal zum eigentlichen Content unseres Podcasts. Herzlich Jetzt willkommen schon? zu Wir haben den noch nicht Wollgesprächen. übers Wetter geredet. Aber trotzdem, herzlich willkommen zu den Wollgesprächen vielleicht. Also es geht hier nicht ausschließlich um Kinder und Schlafen und Zeit, sondern es geht eigentlich theoretisch und praktisch um Handarbeiten. Mal sehen, wie viel wir davon heute in die Sendung bekommen. Herzlich willkommen bei den Wollgesprächen. Ist das eigentlich mein Text sonst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es sonst nie so explizit gesagt, aber ich hatte da gerade Lust zu. Okay. Kommen wir zu einem Standardthema. Wie ist das Wetter? Hier außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Die letzten Tage war es nämlich unter aller Sau. Viel Regen, es war frisch, kalt fast. Aber heute haben wir Sonnenschein, 20, 22, 24 Grad. Ich habe das Fenster auf. Ach, siehst du, ich wollte das Fenster zumachen. Gut, dass wir drüber reden, Katrin. Sehr gerne geschehen. Weil doch hin und wieder mal ein Motorrad vorbeifährt und das gibt dann so eine unschöne Geräuschkulisse. So, Fenster ist zu. Sehr gut. Ja, ich habe mich wegen Geräuschkulisse auch ans andere Ende der Wohnung geflüchtet, weil da, wo ich sonst aufnehme, ist in der Nachbarwohnung gerade ein Handwerker zugange. Das macht keinen Sinn, da nebendran aufzunehmen. Insofern sitze ich heute woanders. Wir haben ja ein bisschen Platz in der Wohnung, da kann man ans andere Ende der Wohnung ausweichen. Genau, hier ist es tatsächlich auch sonnig. Ich glaube, wir sind eher unter 20 Grad, aber knapp dran. Mal gucken, wie es so wird. Gestern war es sehr grau und hat zwischendrin ein bisschen geregnet, aber nicht doll. Nachts ist hier auch eher kalt, also so September passend, finde ich. Eigentlich ganz gut. Okay. Es müsste doch eigentlich jetzt auch irgendwie Tag- und Nachtgleiche gewesen sein, oder? 22. Ja, wahrscheinlich heute Also Nacht irgendwie. offizieller, ja. Offiziell gestern, heute Offizieller irgendwas. Herbstanfang. Ja, offizieller Herbstanfang. Heute ist der 22. September. Kommt hin. Ja, herzlich willkommen im Herbst. Genau. Julia. Was ist fertig geworden bei dir? Du hast bestimmt ganz fleißig gestrickt in 4 Monaten. Hoffe ich. Klar, ich habe nicht nur gestrickt, ich habe sogar auch gesponnen, weil es war ja Tour de Vlies zwischendurch. Aber Ach, ich fange mal stimmt. mit den Strickprojekten an. Das sind auch eine ganze Menge, aber ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt, weil da sind schon auch viele kleine Babysachen dabei. Fertig ist Also fertig. viel für meine Verhältnisse natürlich. Los ging's mit einem paar Socken. Tada, welche Überraschung. Allerdings waren die nicht für das Baby, sondern für meinen Freund. Das war Wolle, die ich extra bestellt hatte. Ich überlege gerade, ob ich die letztes Mal schon angefangen hatte. Ich glaube ja. Erinnerst du dich an neongelbe Socken? Ja, also irgendwas sehr Leuchtendes erinnere ich mich. Die sind fertig. War jetzt nicht besonders aufwendig oder besonders. Die Wolle ist von Vilaine, das ist eine französische Handfärberin und ich hatte die Farbe schon mal gesehen online und war so ein bisschen verschossen, weil mein Freund hat neongelbe, also zweifarbig blaue neongelbe Turnschuhe und ich wollte ihm halt ein paar Socken dazu stricken und das habe ich gemacht. Die Schuhe sind nur leider kaputt. Warst du nicht schnell genug mit den Socken? Ja, jetzt hat er natürlich einen Vorwand, um sich neue Schuhe zu kaufen. Das passt schon. Ja, geht schlechter. Ja, dann habe ich ein paar Babysocken gestrickt. Das zweite Paar für die Größe 3 Monate. Ich überlege gerade, welches Paar das eigentlich war. Weil hier steht, dass ich die zweimal gestrickt habe. Das ist sicherlich richtig, aber ich dachte, das wären andere gewesen. Ich bin top vorbereitet, du siehst das, ne? Ja, ich auch. Wir haben uns zu spontan zum Aufnehmen zusammengefunden. Es Stimmt. war ja Also da redest tatsächlich du auch wahrscheinlich. relativ spontan. Ja, da redest du wahrscheinlich später noch ein bisschen drüber, aber ja. Ja, meine Vorbereitung ist aber ähnlich gründlich. Nee, tatsächlich, die habe ich unter 3 Monate verbucht, auch wenn die von 3 bis 6 Monaten passen. Also sie zieht die immer noch an. Da das die Socken, also die sind so hellblau aus dem Rest natürlich, aus einem Single, den ich mal irgendwann erstanden habe, da habe ich noch eine ganze Menge von in verschiedensten Farben, in hellblau. Und das sind eben die, sagen wir mal, am schlichtesten gefärbten Socken im Moment. Das heißt, wenn sie einfach nur normal rausgeht und irgendwas Schickes anhat, ziehe ich ihr halt die Socken dazu an. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass die noch passen. Aber stimmt, ich habe die als 3 Monatsgröße gestrickt, natürlich ein bisschen größer als 3 Monatsgröße, und jetzt ist sie ja ein bisschen älter als 6 Monate und die passen immer noch. Was mir natürlich hervorragend passt, das gibt mir nämlich Zeit, mehr Socken zu stricken. Ja, für die nächstgrößeren Füße sozusagen. Genau. Da habe ich 4 Paar inzwischen geplant für 6 Monate, also für so jetzt über den Winter, sagen wir mal. Und die ersten zwei, das sind dann nämlich meine nächsten fertigen Projekte. Tada! Die ersten 2 Paare davon sind auch schon fertig. Das eine Paar, jetzt habe ich auch wieder kurzen Blackout. Ich gucke mal in meine Projekte. Ich kann mich nämlich an die. Ah, ja, genau. Stimmt, an das eine Paar erinnere ich mich, weil die sind ziemlich quietschegrün. Undercover Otter, das ist Sockenwolle von, ich will sagen, Stephen West. Ja, Diese habe kann ich nicht bei sein. ihm im Laden gekauft, sondern online, aber ich glaube, die ist von Stephen West ursprünglich. Dann noch von einem handgefärbten, naturgefärbten Knäuel Zitronen. Tracking, so der Klassiker, glaube ich, für einige Handfärber, in Zart Rosa. Die sind aber auch relativ groß, also die sind noch zu groß, die sind wirklich für den Winter. Und das, jetzt steige ich auch schon in die Works in Progress ein, sozusagen. Das dritte Paar habe ich jetzt auf den Nadeln, also nicht jetzt in diesem Moment, aber das dritte von vieren wird dann passend zu den neongelben Socken meines Freundes. Neongelbe Babysocken, wie cool. Neongelbe Babysocken. Sehr, sehr cool. Müssen jetzt vielleicht nicht zum klassischen Sonntagskleidchen, aber so ein paar gelbe Socken, das kann ja nicht schaden, nicht? Da findet man sein Dann Baby auf findet jeden man Fall das immer Kind wieder. schneller wieder. Entschuldigung, vor lauter Lachen muss ich husten. Was ist das denn? Ja, das war so im Wesentlichen die Sockenparade. Dann habe ich noch Socken gestopft. Und zwar wirklich ausgiebig. Ich habe so dicke Socken, das sind auch Sockenwollreste, aber die habe ich dann doppelfädig verstrickt, weil das eine relativ dünne Sockenwolle ist. Die Socken habe ich, glaube ich, schon seit gefühlt 5, 6, 7 Jahren. Und ich habe dann so überlegt, weil die liegen da immer rum und das sind eigentlich Socken, die ich im Winter dann gerne im Haus trage. Und ich habe so überlegt, ja, stricke ich mir jetzt einfach neue Socken und habe dann gedacht, nee, das ist aber Blödsinn, weil wie viel Zeit brauche ich, um ein paar neue Socken zu stricken und wie viel Zeit brauche ich wirklich, um selbst 3 große Löcher in einer Socke zu stopfen? Und habe dann beschlossen, das ist ja tatsächlich deutlich schneller und habe das dann so nebenbei immer bei irgendwelchen anderen Aktivitäten gemacht. Und es war tatsächlich so, dass jede der Socken, also 2 Paare, A2 Socken, das macht Sinn, hatte so 3, 4 große Löcher entweder an der Ferse oder unter dem Ballen. Ich habe also schon ein bisschen gebraucht, so ungefähr 1 Stunde pro Socke, aber es geht immer noch schneller als eine Socke neu stricken. Ja, eindeutig. Ja, das war es soweit eigentlich auch schon mit meinen Strickprojekten, würde ich behaupten. Willst du sonst mal reinschneiden? Dann kann ich hinterher über meine Spinnengeschichten reden und die Tour de Vlies. Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe also in meiner optimal gar nicht vorhandenen Vorbereitung nur 2 fertige Projekte gefunden. Ich schließe nicht aus, dass dabei irgendwas durchgerutscht ist, aber ich kann gerade einfach spontan ist mir nicht mehr eingefallen. Also ich habe ein Tuch Das kann ich gestrickt. irgendwie nicht glauben, Katrin. Ja, Vier Monate? es kommt mir auch so wenig vor, aber ich weiß es gerade einfach nicht. Ich habe nichts gefunden. Also wie auch immer. Also fertig geworden ist relativ vor sehr kurzer Zeit, nämlich vor 2 Wochen, ein Teststrick für Sarah Shearer, Imagined Landscapes. Ist ein Kaul, der heißt Overlap Kaul. Der soll jetzt irgendwie in den nächsten Wochen auch veröffentlicht werden. Da der Teststrick öffentlich war, darf ich da auch drüber reden. Ist ein diagonal gestrickter Kaul für zwei Farben, die eigentlich zu wenig Kontrast haben, um sie wirklich für kontrastreiche Sachen zu benutzen. Und man macht immer einen Kraus-Rechts-Streifen in der einen Farbe und einen Kraus-Rechts-Streifen in der anderen Farbe. Und von der einen Farbe zieht man noch so ein paar Hebemaschen durch, die dann so quasi Querstreifen dazu machen. Und dann gibt es oben und unten, und dann macht man am Ende das Ganze per Grafting zusammen und hat oben und unten dann nochmal ein kleines Bündchen, was drankommt. Ging schnell zu stricken, weil es DK oder Worsted war, ich glaube DK. Und ich habe das aus einem eher in Blautönen Semi-Solid Farbton gestrickt und einer weißen mit so ein bisschen blau-rosa-lila Sprenkeln drin. Die hatte ich mir gekauft in Lüneburg beim Wollfest vor 2 oder 3 Jahren, wann auch immer das war. Und die hatte ich gekauft bei der frechen Wolloase, die das quasi so als ihr letztes Wollfest gemacht hat. Also insofern gibt es die Wolle jetzt eh nicht mehr nachzukaufen, weil die aufgehört hat zu färben danach. Ja, da hatte ich so ein bisschen Restbestände bei ihr aufgekauft, weil ich die ganz schön fand zusammen. Ist jetzt sozusagen ein blau-weiß geringelter Kaul. Mal gucken, was ich damit mache, ob ich den selber trage oder verschenke. Ja, das Projekt ist schon da, werde ich verlinken. Das ging sehr zügig zu stricken und hat Spaß gemacht. Und dann habe Ich lusche ich. mal parallel in deine Projekte. Ja, mach mal. Genau. Und dann ist das zweite, was fertig geworden ist, da gibt es noch kein Foto zu. Da kannst du nicht so viel luschern. Das nennt sich Ellie Sock Set Shawl. Das müsste ich gerade extra nochmal nachlesen. Ist aber auch ein Und Zungenbrecher. ja, irgendwie, auch da wird es einen Link geben, das kann sich ja auch kein Mensch merken. Das ist Wolle, die ich auch nicht ins Projekt eingepflegt habe. Ich weiß gerade nicht mehr, was es ist. Es war irgendwas schön Weiches, die ich mir quasi auf dem Rückweg von meiner ersten Impfung gekauft habe. Weil das Hamburger Impfzentrum liegt in der Messehalle und das ist ungefähr, was soll ich sagen, 800 Meter von Mailis entfernt. Und so bin ich, nachdem ich freitags morgens bei meiner Erstimpfung war, auf dem Hinweg fuhr ich bei Mailis vorbei und dachte so, wenn ich zurückfahre, haben die offen. Und haben wir dann spontan, weil ich mir für den Vormittag den Bürokalender geblockt hatte und keine Termine hatte, habe ich dann auf dem Rückweg spontan einen Halt eingelegt und habe mir Impfbelohnungswolle gekauft vor lauter Freude, dass es endlich geklappt hat mit dem Impfen und habe die auch recht spontan dann angeschlagen. Das Tuch ist ein, ja, ich glaube nicht ganz gleichmäßiges, eher ein bisschen ungleichmäßiges, also wie sagt man denn? Unsymmetrisches Dreieckstuch. Asymmetrisch. Asymmetrisch heißt es, oh, Wortfindungsstörung. Danke dir. Asymmetrisches Dreieckstuch mit was in Kraus rechts gestrickt wird. Und an der Seite, wo die Zunahmen passieren, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, an der Seite, wo die Zunahmen passieren, schiebt man alle paar Reihen nochmal Short Rows in der Kontrastfarbe ein. Ziemlich cooler Effekt, gefiel mir gut und die Hauptfarbe ist so ein Braun-Taub irgendwas. So ein, wie würde, andere Leute würden sagen, es ist wieder so farblose Katrin-Farbe. Also so ein Erdton. Und dann habe ich da relativ kräftiges Orange noch mit reingenommen als Kontrast, wovon ich noch einen Rest hier hatte. Gefällt mir gut, habe ich aber tatsächlich die Fäden noch nicht Ich kann mir das vernäht. gerade so überhaupt nicht vorstellen. Also nicht die Farben, sondern die Konstruktion als solche. Hast du das schon in Also, deinen Projekten drin? es gibt ein Projekt, nur noch kein Foto, aber über das Projekt findest du ja ein Originalfoto. Ich kann es, glaube ich, gerade ganz schlecht beschreiben. Das ist wahrscheinlich das, ja, Videocall-Projekt. Genau, Videocall-Projekt, genau. Ah. Ich bin heute schlecht im Beschreiben. Irgendwie ist mein Kopf noch durch die Spontanität nicht redefähig. Ich hätte zum Beispiel bei den Fotos jetzt auch nicht getippt, dass das auf der Zunahmeseite. Wie gesagt, das kann auch, ich will es auch nicht beschwören. Das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das gestrickt habe. Insofern, es Das sieht eher könnte auch aus wie die nach der glatten, Abnahmeseite als wäre sein. das auf der glatten. Und Es es gibt könnte eine auch die Abnahmeseite? Abnahmeseite sein. Ich weiß es gerade nicht sicher. Ich will es aber jetzt einfach mal nicht Wie auch immer, beschwören. es ist ein Dreieckstuch mit in Gata mit farbigen Streifen über die Hälfte der Breite Genau, und die eingesetzt, sind halt würde ich als Short sagen. Rows dann da rein gestrickt. Genau, Ja. also so irgendwie. Genau, ihr bekommt einen Link und ich versuche auch zeitnah noch Fotos zu machen. Ja, mal gucken. Ich hänge gerade mit allem hinterher ein bisschen. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Wie dem auch sei. Insofern, das sind Dann alle ist ja gut, fertigen. dass du Urlaub hast. Ja, genau. Es ist gut, dass ich Urlaub habe. Das sind aber auch alle fertigen Projekte. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das sind alle fertigen Projekte, die ich gefunden habe. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwas übersehen habe, was ich beim letzten Mal noch nicht vorgestellt habe. Das ist dann so. Ich kann im Moment mit Ja. Unperfektionen, sehr gut leben. Dann rede ich doch vielleicht mal kurz über die Tour de Vlies und meine Spinnprojekte. Ich war ja von Sehr mir selbst gerne. ganz überrascht, weil ich tatsächlich zwei Spinnprojekte beendet habe. Also nur beendet. Ich hatte da schon länger dran gesponnen. Also vor allen Dingen an dem ersten. Das waren die Mystery Rolex, über die ich sicherlich die letzten Jahre immer schon mal wieder gesprochen habe, besonders zur Tour de Vlies oder wenn gerade ein Spinntreff in Delmenhorst anstand. Das sind nämlich Rolex, die ich dort mal von jemandem gekauft habe und dann auch direkt angesponnen. Die habe ich auf Spindeln gesponnen und gezwirnt dann auf einem Rad, also auf der Ella, auf der Ella von Tom Walter. Die sind relativ, also es ist ein Garn aus drei Singles, die ich ganz bewusst relativ unregelmäßig und etwas dicker gesponnen habe. Die Farbe ist so Jeansfarben, würde ich sagen. Und ich top vorbereitet. Ich habe natürlich überhaupt keine Notizen dazu gemacht, wie das Garn so eigentlich beschaffen ist. Abgesehen davon, dass ich noch im Kopf habe, dass es ein dreifädiges Garn ist. In welchem Jahr befinden wir uns? 2021. Oh, wir sind heute beide echt in Top-Zustand, würde ich sagen. Es tut mir leid, Dabei ist liebe es Leute, mitten die am ihr uns Tag. zuhört. Wir sind irgendwie beide heute ein bisschen verpeilt. In der Tat. Also es ist ein Projekt, das ich über ungefähr 3 Jahre hinweg gesponnen habe. Was das jetzt für Auswirkungen auf die Fadenstärke innerhalb des Knäuels hat, kann ich so richtig nicht sagen. Es waren ungefähr 200 Gramm Fasern. Den großen Teil davon, wie gesagt, habe ich dreifädig verzwirnt. Bin auf 190 Gramm, 250 Meter ungefähr gekommen. Das macht auf 100 Gramm gerechnet ungefähr 133 Meter. Also schon eher etwas dicker. Wie gesagt, Farbe. So blau, Jeansblaufarben. Ich habe dann auch improvisieren müssen, weil ich keine, wie heißt denn das, Lazy Kate für die Spindeln habe. Also ich hatte sozusagen keine Vorrichtung. Ich habe schon nicht genug Spindeln, um tatsächlich drei Singles zu spinnen und die auf der Spindel zu lassen. Ich ziehe das dann immer rüber auf eine große Jackenstricknadel und habe mir dann tatsächlich so eine kleine Vorrichtung gebaut, weil ich die Plastikkiste nicht wiedergefunden habe, die ich sonst immer dafür benutzt habe. Sonst habe ich immer so eine Plastikkiste, die so Gitter am Rand hat, an den Seiten, und da kann ich dann die Jackennadeln immer super reinstecken und das hält das gut fest. Keine Ahnung, wo die in den ganzen Umzügen geblieben ist. Ich habe dann einfach einen Karton genommen, oben so Keile reingeschnitten. Also rausgeschnitten sozusagen und da einfach die Nadeln reingelegt. Hat auch funktioniert. Was ich damit mache, also den kleinen Rest, ich hatte noch ungefähr 10 Gramm übrig, 20 Meter habe ich dann Navajo gezwirnt, oder Chainply nennt sich das auch, Kettenzwirn. Was ich damit mache, keine Ahnung. Stellt sich dann später irgendwann heraus, sicherlich. Und das zweite Projekt, weil ich, also ich habe dieses erste Projekt nicht während der Tour fertig bekommen, wie das immer so ist. Ich habe hehre Ziele und fallen dann irgendwann doch tatsächlich dann so von meinen Zielen etwas ab, wie immer. Hab dann aber im Nachlauf der Tour das tatsächlich noch fertig gesponnen und war dann so im Rhythmus, so im Fluss, dass ich mir noch ein anderes Projekt genommen habe, das schon angefangen war, und zwar inspiriert vom Wollkanal. Also ich muss auch sagen, die Mädels vom Wollkanal sind sozusagen meine Handarbeits- und sonstige Influencer. Sie influenzen ja jede Menge Leute. Ja, von daher. Und zwar hat oh, eine von den beiden, ich erinnere mich gerade nicht an den Namen, eine von den beiden hat vor sicherlich auch schon 2 Jahren oder so ein Bett versponnen, relativ dick, und dann eine Mütze von Isolda draus gestrickt. Urchin heißt die, also Seeigel. Und das fand ich damals so gut, dass ich gesagt habe, Mensch, das mache ich auch. Hab mir dann extra ein Bett gekauft, online bestellt und angefangen zu spinnen, und dann lag Ich hatte es. gerade vor meinem Auge das deutsche Wort Bett, nicht das englische Bett mit A, und dachte mir, du hast hier ein Bett gekauft. Interessant. Ja, du sitzt in einem. Ich sitze gerade in einem, ja, weil akustisch gerade nicht anders denkbar, aber habe ich mich gerade gefragt, wie du ein Bett verspinnst. Das ist ein sehr Vorsichtig, lustiges ganz Bild vor meinem vorsichtig. inneren Auge. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war ein zu witziges Bild. Und ich musste den Gedanken irgendwie vorsichtig loswerden, um nicht laut loszuprusten. Kein Problem. Also ich sehe gerade, ich habe im November 2018 angefangen, das zu verspinnen, und dann lag es sehr lange, und dann habe ich es jetzt also nach der Tour de Vlies wieder aufgegriffen. Habe das auch fertig gesponnen. Bin auch soweit ganz zufrieden damit. Es ist natürlich nicht so dick, wie ich das für die Mütze brauche. Deswegen muss Ich ich da ein erinnere mich, bisschen umrechnen. Dickspinnen war schwierig, oder? Dickspinnen ist schwierig. Und das war dann auch noch dick-dünn. Also da sind dann immer so. Ja, wie beschreibe ich das jetzt? Also es ist ein zweifädiges Garn, und in einem der zwei Fäden, die sich dann sozusagen vereinen im Zwirnen, sind dann immer dickere Partien, die ich dann um den anderen drum wickel. Super visuell, nicht? Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Das macht jedenfalls so Nubbel, so im Garn. Was dann dafür sorgt, dass das Strickbild ein bisschen unruhig ist, ein bisschen ungleichmäßig, und das ist eben ganz genau so gewollt. Das Bett ist auch ein Tweedbett. Das ist hauptsächlich schwarze, super feine Merinofaser, die ich ja eigentlich auf den Tod nicht ausstehen kann. Aber er hat mich irgendwie angelacht mit Sari-Seide-Resten in bunten Farben. Also da sind dann überall so bunte kleine Fleckchen drin. Das Eigentlich kommt super mir cool. irgendwie bekannt vor. Sari-Seide-Reste, da klingelt irgendwas. Da hast du bestimmt schon von erzählt. Kann das sein? Ich habe 2018 angefangen, wir haben schon gepodcastet, also gehe ich mal Mit davon aus, dass Sicherheit wirst du ich. davon erzählt haben. Mir kommt Sari-Seide-Reste irgendwie bekannt vor, das Stichwort. Da habe ich das Gefühl, das habe ich schon gehört. Dann hast du Was? ein erstaunlich gutes Gedächtnis. Ja, ich hätte dir nicht sagen können, was du mir dazu erzählt hast, aber das Stichwort habe, also ich weiß, dass du mir was dazu erzählt hast. Okay. ja, also. Wie gesagt, mit dem Garn an sich bin ich recht zufrieden. Ich finde die Farbe toll. Es ist relativ weich. Na gut, Merino. Super, super soft. Ich habe dann eine Maschenprobe gemacht, habe angefangen zu stricken. Also habe mir das dann natürlich umgerechnet, habe angefangen zu stricken, habe festgestellt, nee, so ganz passt das noch nicht. Und außerdem wollte ich natürlich von dem handgesponnenen Strang so viel wie möglich verwenden. Also ich habe ein bisschen mehr als 100 Gramm. Und wollte natürlich nicht so viel Reste übrig behalten. Und hab dann so, also Urchin, die Hutanleitung ist eine Mütze, die wird, ja, Hast du wie gerade beschreibe ich das jetzt? Hutanleitung gesagt? Entschuldigung. Ja? Eine Anleitung für einen Hut? Nee, für eine Mütze. Oh, ich glaube, wir sind heute echt. Kathrin! Es tut mir leid für alle, die Kathrin! zuhören. Wir sind heute echt nicht gut. Ich glaube, heute ist was für die Lachmuskeln. Ich hoffe, ihr sitzt gerade nicht irgendwo öffentlich und in Bus und Bahn und werdet komisch angeguckt, weil ihr vor Lachen vom Stuhl rollt, weil wir hier so einen Blödsinn erzählen. vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja, um sie oder ihn aufzuheitern. Hm? Ja, ich hoffe auch. Wir machen hier Stimmungsaufheiterung, ganz ohne Drogen. Ja. Okay, die Hutanleitung im Bett. Ich sehe schon. Nee, aus dem Bett. Aus dem Bett. Ist das der Folgentitel? Die Hutanleitung aus dem Bett. Ja, wir schauen einfach mal, was sonst noch so passiert, ne? Ich glaube auch. Also die Strickanleitung für die Mütze. Das wird sozusagen nicht in Runden gestrickt, sondern in Reihen hoch und runter, weil man so die Mütze vor sich hat und mit verkürzten Reihen. Sprich, man schlägt an, macht dann ein erstes Wedge, also wie sagt man denn auf Deutsch Wedge? Ja, keine Ahnung, ich sag auch immer Wedge, Keil? Aber so eine Ecke vielleicht? Ja, das. Genau das. Keine Ahnung. Also man strickt sozusagen diesen ersten Teil mit verkürzten Reihen nur zu einer Seite. Das heißt, es ergibt sich eine Spitze und auf der anderen Seite hat man eben mehrere Reihen. Das ist das Bündchen, das dann am Kopf sitzt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde Bündchen sagen, ja. Gut, das Bündchen. Bleiben wir beim Bündchen. Und dann kommt ein zweiter Teil, der nochmal verkürzte Reihen macht, aber auf beiden Seiten dann. Und dadurch wird es sozusagen bauchig. Und von diesen Abschnitten macht man dann laut Anleitung, ich will sagen 7. Vielleicht macht man auch 8 und ich habe 7 gemacht. Ich glaube, man macht 8 ursprünglich. Na, jedenfalls habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Umrechnen und allen irgendwie nicht hinkomme. Und ich habe auf jeden Fall 7 gemacht. Nee, ich wollte 7 machen. Jetzt wird's spannend. Ich wollte 7 machen, weil mit meinen Maßen ich dann festgestellt habe, sonst wäre das vom Umfang her zu weit. Habe dann ausgerechnet, ja, dann brauche ich aber wirklich sehr wenig Wolle. Habe dann also, ich hatte ja schon angeschlagen, erster Abschnitt, erste Wiederholung komplett fertig, zweite Wiederholung auch schon, um so ein bisschen Durchschnittswert zu haben, habe festgestellt, nee, wirklich, ich verbrauche nicht viel Wolle. Ich fange nochmal von vorne an und mache die noch ein bisschen tiefer, die Mütze, weil die auch relativ dicht auf dem Kopf saß oben. Ich habe das mal so angehalten. Das war dann also der zweite Ansatz. Habe dann festgestellt, ja, ist schon besser, braucht aber eigentlich auch nicht wirklich viel mehr Wolle. Habe ich dann so bei der Hälfte festgestellt, habe dann also nochmal angefangen, ein drittes Mal, und dann reichlich dazu gegeben, habe dann festgestellt, ja, das könnte ich jetzt so hinkommen, dafür sind meine Abstände, mein Umfang sozusagen mit den 7 Wiederholungen vielleicht doch ein bisschen knapp, jetzt mache ich doch lieber die 8 Wiederholungen und hat natürlich trotzdem nicht alles an Wolle aufgebraucht. Wir bleiben noch so ungefähr 15 Gramm, 16 Gramm. Aber das ist okay, das ist im Rahmen. Das ist viel dichter, komme ich nicht ran. Dann habe ich die Mütze. Ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Dann habe ich, toll auch, das wird am Ende zusammengegraftet. Also es ist wirklich, du siehst nicht, wo der Anfang und wo das Ende ist. So im Wesentlichen. Und dann war die Mütze fertig, dann habe ich sie aufgesetzt und das war auch alles ganz toll. Und dann habe ich sie in die Wollwäsche gegeben und dann ist sie, so wie das mit Merino eben ist, enorm gewachsen. Dann ist sie getrocknet und wieder ein bisschen zusammengeschrumpft, aber ich finde, sie ist immer noch ein bisschen groß. Ich kann sie mal kurz aufsetzen, Katrin. Ich hoffe, dass das nichts mit dem Mikro macht. Guck mal, es ist... sie ist ein bisschen weit. So, und jetzt stehe ich vor der alles entscheidenden Frage. Vor allem sieht die Spitze oben aus wie so der Henkel, ja, so zum gewollt. Anfassen. Das ist so gewollt. Es ist jetzt nur hier, ich habe das nicht gut zusammengefilzt, aber das soll tatsächlich so ein Nupsi sein. Okay, weil in der Kombination mit die Mütze ist zu weit und sie hat oben einen Nupsi. Sieht so ein bisschen aus von der Form wie so ein Kürbis mit Stängel. Nur ich habe schon gesagt Teletubby. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Doch, das darfst du sagen. Das wirklich zu formulieren. Das darfst du sagen. Weil sagen wir so, du hast Kopfhörer auf, also nicht so in ihr Kopfhörer, sondern über Ohren Kopfhörer. Und darüber sitzt sie locker. Also ich finde, sie ist ein bisschen weit. Ja, und jetzt kommt die Gewissensfrage, was tue ich? Es ist ja ganz bewusst so gemacht, dass man nicht sieht, wo die Anschlag- und die Abkettkante zusammengehen. Vielleicht Stichwort findest du sie jetzt Grafting. auch nicht wieder. Ich weiß nicht so genau, wo Anfang und wo Ende sind. Und es sind verkürzte Reihen. Ich kann jetzt also auch nicht einfach irgendwo aufschneiden und dann so ribbelt sich das so runter. Die Alternative ist, ich werf's einfach in die Waschmaschine bei einem Nichtwollgang und warte, dass das ein bisschen filzt und einläuft. Ich Ich bin hätte jetzt auch gesagt, unentschlossen. es zu versuchen mit Filzen und Einlaufen. Die Frage ist, ob ich mutig genug für die Waschmaschine wäre. Ich würde es vielleicht von Hand versuchen. Aber dann wird's nicht gleichmäßig, oder? Keine Ahnung, aber ich hätte so die Befürchtung, wenn du sie in einen zu krassen Waschgang wirfst, hast du eine Kindermütze gemacht. Ich habe ja ein Kind. Das könnte aber dauern, bis sie dann reinpasst. Also ich weiß nicht, wie klein sie wird, aber ich glaube nicht, dass sie eine Kind unter einem Jahr Größe kriegt. Nee, Also das dafür ist zu viel natürlich Material nicht. drin. Ja. Aber sie ist halt trotzdem ja auch relativ dicht, ne? Also es ist jetzt nicht Ja, so, als hätte ich was die gestrickt wird zum nicht massiv Filzen. kleiner werden. Ja. Aber das ist cool. Kannst du sie noch mal kurz vor die Kamera halten? Das sieht echt cool aus mit diesen bunten Tweet-Nupsis. Ja, Super das schöne ist halt Wolle. auch ein super Effekt. Da bin ich auch super zufrieden mit. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht einfach einen Faden oder einen Gummi von innen in das Bündchen einziehe, aber das sieht auch doof aus. Nee, ich glaube, wenn müsstest du, glaube ich, auch über eine größere Breite gehen. Also nicht nur unten, sondern quasi so der Teil, der quasi das Bündchen ist, den müsstest du ja quasi über die ganze Höhe, sodass du mit zwei oder drei parallelen Gummis arbeitest. Ja, aber selbst das, ich meine, dann sieht das wirklich aus wie ein Pilz, ne? Ich stell dir mal vor, ich habe Ja, hier aber dann unten ist es so. halt wirklich so ein richtig fluffy, also wie so eine 70er Jahre Afro-Frisur. Das Problem ist, ich habe kein Afro. Ja, dafür wäre das Und aber eine super Mütze. ja, habe ich aber nicht. Was mache So ich denn ist. jetzt? Ja, also ich würde, wie gesagt, die Variante vorsichtig filzen probieren. Ah. Aber, also ich meine, filzen ist nie ganz, mit ganz vorsichtig wirst du es nicht filzen, aber Das widerspricht dem Prinzip vom Filzen. ich weiß, aber vielleicht nicht gleich in 90 Grad Waschmaschine für 2 Stunden. Nein! Also mal ganz abgesehen davon, dass unsere Waschmaschine sowieso keinen Waschgang kürzer als 2 Stunden hat. Aber bei 90 Grad würde ich das jetzt nicht waschen. Ich würde das einfach im ganz normalen, so, wie heißt das, pflegeleicht, Synthetik-Waschgang, weißt du, wo jetzt nicht wie für Baumwollhandtücher alles durchgeschleudert und durchgewirbelt und Ich hätte gerubbelt jetzt wird. eher so einen Baumwollwaschgang getestet, weil ein bisschen rough soll es ja sein. Ja, aber auch nicht zu. Ja, ich fürchte, dass du mit so einem Pflegeleicht nicht wirklich, da passiert nicht genug, wäre meine Es muss ja nicht viel Befürchtung. passieren. Du kannst ja pflegeleicht anfangen und wenn das nicht ausreicht, es immer noch in die Ja. härtere Maschine werfen. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das, was ich tun werde. Es ist so bitter, weil da ist ja auch die Zeit fürs Handspinnen drin und so. Ja klar. Und es wäre echt schade, wenn du hinterher irgendwas da rauskriegst, mit dem du völlig unglücklich bist. Wenn es ganz schlimm wird und ganz doll zusammenfilzt, ich lege gerade so meine 2 Hände auf die Mütze, vielleicht kann ich dann einfach 2 Fäustlinge draus nähen für Ja, das das habe ich Baby. auch schon überlegt. Oder du schneidest oben auf und machst einen Kaul draus. Wenn das so weit zusammengeht, dass ich es nicht mehr als Mütze tragen kann, dann werde ich das auch nicht über den Kopf gezogen kriegen. Ja, aber du könntest einen Kaul mit Knöpfen draus machen. Puh. Na, dann musst du dir keine Sorgen ums Aufribbeln machen, wenn es einmal festgefilzt ist. Schneidest du den Deckel Ja. ab, dann kannst du eine Knopfleiste dran machen. Ja. Ich sehe schon, es ist ein fertiges Projekt, aber eigentlich doch noch nicht. Ja, es ist vor allem ein Gewissensfragenprojekt. Das ist immer ganz gruselig. Ja, ich muss nur irgendwann morgens mal den Mut haben, wenn ich mal wieder eine Maschine anwerfe, tatsächlich alles damit reinzuwerfen und die Mütze und so und Ich glaube, das ist das größte Problem. Ich muss einfach nur einmal den Mut haben für ungefähr 3 Sekunden, um das in die Waschmaschine zu werfen. Mein ganz frecher Vorschlag wäre, Ja. leg sie schon mal in die Waschmaschine und sag deinem Freund, er soll die Wäsche anmachen. Dann schmeißt er Ja, aber irgendwas dazu. das ist schwarzes Merino, handgefärbt. Ich bin mir sicher, dass das noch ausblutet. Ich will das Ja, nicht du in jeder solltest es Maschine drin definitiv haben. nicht mit heller Wäsche waschen. Ja. Ja, das war's dann aber eigentlich auch schon von meinen fertigen oder fast fertigen Projekten. Katrin, woran Ja, warte, arbeitest du ich denn muss hier gerade? gerade einmal die Bildschirmdingsbums wegmachen, die Bildschirmsperre, damit ich meine Notizen wiederfinde. Bildschirmdingsbums. Ah, das Sicherheitsmuster auf dem Sperrbildschirm. So heißt das. Oder so ähnlich. So, mein Work in Progress. Ich habe ein Projekt, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe. Wie? Das war vor 4 Monaten. Ja, das ist das Berliner Pflaster von Nicolor. Das habe ich angefangen tatsächlich, um es aus der Wolle von dieser Paulaswolle-Aktion zu stricken. Habe dann aber beschlossen, War dass. das diese Crowdfunding-Geschichte? Genau, dass die Wolle und die Anleitung nicht so richtig kompatibel miteinander sind, weil die Anleitung gibt ein relativ schmales Dreieck. Ich habe aber 400 Gramm Wolle mit einer Lauflänge von 200 Meter auf 100 Gramm. Und wenn ich das in ein schmales Dreieck verwandle, dann ist das hinterher 4 Meter lang und nicht tragbar. Insofern werde ich es wieder aufribbeln, weil ich bin nach irgendwie 150 Gramm schon bei einer Länge, wo ich sage, die Länge ist ganz gut, aber ich habe noch 350 Gramm, nein, ich habe noch 250 Gramm Wolle, was mache ich damit? Insofern ist es, Sonst glaube machst du ich, einfach zwei davon. nee, ich würde dann lieber ein großes Tuch machen und da bin ich jetzt noch auf der Suche nach einem sinnvollen Projekt. Mal schauen. Oder da fällt mir was ein, warte, ich muss gerade was notieren, damit ich es gleich nicht vergesse. Da, da, da, da. Da, da, da, da. Notiz gemacht. Ich hoffe, ich kann es gleich noch lesen. Genau. So, das ist das eine, was aber noch da liegt und wartet, dass ich es wieder aufribbel. Dann ist der tausendblättrige Lotus. Ein Tuch aus Lace, Tike-Garn, also der alten Qualität von Tike Lace, noch in Arbeit. Das wächst ganz langsam vor sich hin, weil einfach die Runden, glaube ich, mittlerweile in jede Richtung, ich weiß nicht, wie viele 100 Maschen haben. Aber das ist so ein, wenn ich abends noch Energie habe, stricke ich da mal eine halbe Reihe dran. Mehr schaffe ich auch selten in einer Stunde irgendwie. Das wächst ganz langsam vor sich hin. Genau, und Wieso ansonsten. eigentlich alte Qualität? Hat sie die gewechselt? Ja, das ist die Qualität, die sie ganz, ganz, ganz am Anfang hatte. Da hatte sie eine Lace-Qualität, die relativ stark, also die verzwirnt war. Und ihr neueres Lace ist ein Single. Okay. Ah, ich dachte, sie hatte immer noch auch verzwirntes Lace-Garn. Nee, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder welches hat, aber dieses Verzwirnte ist so ein Merino-Seide-Gemisch und das hat sie nur in den ersten 1,5 Jahren gefühlt gehabt und dann nicht mehr. Okay. Und danach hatte sie nur noch Single Lace und ich bin ja nicht so ein Single-Liebhaber, Ja, ich also so auch eine nicht. Single-Liebhaberin vielleicht eher. Und deswegen habe ich von dem neuen Lace von Susanne, also Tike Garne, ist hier aus Hamburg und die Handfärberin kennen wir von gemeinsamen Stricktreffs aus Zeiten, als Julia noch in Hamburg gewohnt hat, ist also schon ein bisschen her. Genau. Und ja, aber das wächst einfach langsam vor sich hin da, mein Lotusblatt. Tausendblättriger Lotus heißt es, nicht Lotusblatt. So, genau. Dann stricke ich gerade ein paar Ich habe Restesocken. übrigens auch angefangen, Susanne auf Instagram zu folgen. Ihre Farben sind ja nach wie vor schick, ne? Ja, die Farben sind sehr schick. Ich habe hier gerade auf der Nadel eine Restesocke. Die zweite ist schon fertig. Das ist so in grün-blautönen ein Industrie-Restegarn von keine Ahnung. Und dazu habe ich noch aus zwei anderen dunkelblau Spitze und Ferse dazu gebastelt. Wie gesagt, der erste Socken ist fertig. Liegt hier schon. Ist allerdings mehr so eine Sneakerlänge geworden durch das Restekonzept. Und ja, der zweite, da bin ich jetzt gerade dabei, die Ferse zu stricken, was beim Podcasten eine kleine Herausforderung ist, aber ich mag ja Herausforderungen und das wächst so langsam vor sich hin. Ich stricke das tatsächlich auf diesen relativ neuen Nadeln, die es gibt, die so kurze, in diese Mini-Rundstricknadeln, die, also es gibt ja irgendwie einmal das Crazy Trio, wo du drei kleine Rundstricknadeln hast oder vielmehr drei so Nadeln, die nur ein Mini-Seil haben, sodass du da quasi Magic Loop ohne Loop draus machen kannst. Und dann gibt es halt dieses andere Konstrukt, wo du eine sehr kurze Nadel hast. Das ist tatsächlich, wenn man einmal den Socken in einer gewissen Größe hat, ganz angenehm. Wenn das nur sehr wenige Reihen sind, ist es super fitzelig. Und um den von der Spitze zu starten, ist es unmöglich. Das mache ich dann tatsächlich mit diesem Dreier-Set oder Magic Loop oder so. Und sobald dann die Spitze fertig ist und ich wirklich auch in Runden ordentlich stricken kann, dann kann ich auf diese Nadel wechseln. Es geht relativ zügig tatsächlich, weil man eben nicht dauernd irgendwas wechseln muss, sondern wirklich nur im Kreis strickt. Also das finde ich ganz angenehm. Es ist allerdings tatsächlich eine Umgewöhnung, weil man es ganz anders halten muss als andere Nadeln, weil die Nadeln selber halt auch extrem kurz sind. Das ist Also halt mein Problem. Ich komme mit diesen ganz kurzen Nadelspitzen nicht klar, weil ich normalerweise mein, wie heißt denn das? Also das Stück Fleisch an der Seite der Hand. Da liegt die ja, Nadel bei mir immer Handballen. auf. Handballen. Ja. Nee, Handballen ist ja unten, oder? Ja, weiß ich nicht. Handinnenseite, was auch immer. Also für Katrin hier, Ja, ich hätte jetzt gesagt, nicht das ist hier. der Handaußenseite, was auch immer. Ja, Das was auch Stück immer. unter dem kleinen Finger auf jeden Fall. Genau, und das liegt bei mir, da liegt bei mir immer die Nadel auf und bei diesen kurzen Nadeln funktioniert das nicht und dann breche ich mir da mal ein Bein ab. Ja, ich muss sie auch, also es funktioniert nur die eine, also die eine Nadelspitze ist kürzer als die andere und es klappt nur in die eine Richtung. In der anderen kriege ich einen Krampf in den Fingern. Und da man ja bei einer Bumerangferse vor- und zurückstricken muss, ich habe das genau eine Reihe lang probiert, die linken Maschen dann andersrum zu machen, also indem ich das Strickstück gedreht habe. Aber mir taten nach drei Maschen die Finger derartig weh, dass ich jetzt die Rückreihen mache, ohne zu wenden. Und dann ein bisschen rumhantiere, um sozusagen die linken Maschen von der Vorderseite auszustricken. Also die Rückreihen von der Vorderseite Na, das mache ich ja auszustricken. neuerdings auch immer bei Fersen. Ja, also das mache ich Das finde sonst ich eigentlich eigentlich. ganz angenehm. Ich mache sonst eigentlich nicht, aber hier kriege ich sonst einen Knoten in die Finger. Und da ich den ersten Socken im Urlaub gestrickt habe, dazu gleich mehr, ja, hatte ich einfach nur dieses Dreier-Set und die eine kleine runde Nadel dabei. Und ja. Da war keine Wahl dafür. Und jetzt will ich natürlich den zweiten Socken so ähnlich stricken wie den ersten, deswegen mache ich das da genauso. Genau, und ansonsten habe ich gestern noch einen Teststrick, naja, angefangen ist fast zu viel gesagt, noch einen Teststrick für Sarah Shearer angefangen. Sie hat eine Mütze designt, die sie Anne of Green Cables nennt, weil sie irgendwie ein großer Fan dieses Buchs Anne of Green Gables ist. Da hatten sie und ihre Schwester jetzt irgendwie im Sommer so ein Read-along gemacht, wo sie das Buch gemeinsam gelesen haben. Und sie liebt Zopfmuster stricken, also Cables. Und daraus hat sie dann End of Green Cables eine Mütze designt. Auch das ist ein öffentlicher Teststrick, deswegen darf ich das hier erzählen. Und ja, ich bin da als Teststrickerin angenommen und werde da eine Mütze zu stricken. Ich habe noch so ein, es ist DK-Stärke und ich habe hier noch braune Wollmeise DK von dem Rock, den ich für Rhinebeck damals gestrickt hatte. Ja. Genau, und das ist ja tatsächlich, ich finde, in der Wollmeise DK sieht man Muster, sieht man Zopfmuster ziemlich gut. Ja. Deswegen glaube ich, bietet sich das an und ja, hab das vorgeschlagen. Und ja, gestern habe ich es immerhin geschafft, die Maschen anzuschlagen. Ich habe fünf Anläufe gebraucht, Wow. frag nicht. Irgendwie ist alles, es hat nicht funktioniert, wie es sollte. Aber irgendwann Aber hat es dann Katrin, geklappt. das ist ja hier ein Strick-Podcast, da kannst du das ja lang und breit erklären. Ich möchte das aber nicht lang und breit erklären, meine Unfähigkeit zu zählen oder abzuschätzen, wie lange der Faden sein muss für das Anschlagen oder. Ich hätte einfach Deswegen bin aufhören ich sollen und sagen, ich mache das morgen, ich gehe jetzt schlafen. Aber ich wollte es dann auch fertig haben. so ein großer Freund des Häkelanschlags geworden. Also abgesehen davon, dass ich den auch sehr hübsch finde. Ja, keine Also Ahnung. Es war einfach irgendwie, aufhäkeln. Es hat nicht sollen sein, wie dem auch sei. Das war auf jeden Fall das, woran ich gerade arbeite. Genau. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Nee, das ist gar nicht so viel, genau. Und ja, irgendwie, ich komme, aber es ist gut, ich habe ja immer noch ein kleines Projekt. Ich muss nur gucken, dass ich die Socken nicht zu schnell fertig habe, weil ich brauche am Wochenende noch ein gutes Mitnahmeprojekt. Auch dazu erzähle ich gleich mehr. Okay. Dann kann ich ja sonst mal schnell einschieben. So viel mehr ist auch gar nicht zu erzählen, weil die Babysocken Nummer 3 von 4 für den Winter habe ich ja eben schon vorhin schon kurz erwähnt. Das einzige sonstige Projekt, an dem ich gerade aktiv arbeite, weil da sind natürlich noch viele, viele UFOs, die vor sich hin schlummern. Das einzig aktive Projekt ist das, an dem ich gerade jetzt in diesem Moment stricke. Eine Strickjacke. Aha. Es ist ein einfaches Raglan. Ich habe wirklich ganz banal in der Ravelry-Datenbank nach einem Raglan kostenlos online gesucht, der möglichst schlicht ist. Und eigentlich ging es mir nur darum, die Maße zu haben. Also so eine grobe Idee, wie viele Maschen, wie viele. Ja, wie lang ungefähr. Und ich bin dabei gestoßen auf eine Anleitung von Drops. Die sind ja relativ schlicht meistens und bin damit auch ganz zufrieden soweit. Hab dann mal in den Projekten geguckt, was da so möglich ist. Ich wollte das natürlich aus Resten stricken und habe mir so verschiedene Farbkombis zusammengestellt. Also ich glaube, da wird es auch noch mehr als eine von geben von diesen Strickjacken, besonders weil ich mir die umgerechnet habe. Also umgerechnet nicht die Maschenprobe. Natürlich stimmte meine Maschenprobe nicht. Ich Das habe wäre ja sonst eine. auch kein Julia-Projekt. Also offiziell nach Angabe des Herstellers wäre das ungefähr hingekommen, aber wenn man dann selber eine Maschenprobe macht, dann weicht die ja doch meistens ab. Also zumindest bei der einen Wolle und bei der anderen, das ist eine Lace-Wolle, die ich doppelfädig genommen habe, da brauche ich dann auch mich nicht an irgendwelchen Herstellerangaben festhalten. Das bringt ja eh Nee, nichts. das funktioniert dann nicht. Und dann hatte ich mal so in den Stash geguckt, was dann an Farbkombis alles funktioniert, weil ich gerne irgendwie vielleicht sogar was Gestreiftes oder so haben wollte. Ich hatte auch geguckt, in den Projekten zu dieser Anleitung gibt es auch eine, das werde ich auch noch machen, denke ich, allerdings als letzte Version. Das sind nicht einfach nur Streifen, Blockstreifen, sondern so wellenförmig. Fand ich ganz süß. Naja, ich habe dann also ein paar Farbkombis rausgesucht und die erste, mit der ich jetzt anfange, ist Wolle, die ich. Also das eine Knäuel ist aus meiner ganz Anfangszeit. Die muss ich irgendwo online bei Ravelry bei jemandem gekauft haben oder die kommt aus einem Tauschpaket vielleicht sogar. Und die andere habe ich in New York gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Und also für mich wäre das jetzt nicht so eine tolle Kombi. Ist halt schon ein Nö. bisschen knallig, aber ich denke, für ein kleines Kind ist das toll. Es Es ist ist keine so. Julia-Kombi, aber ich glaube, als Kinderkombi geht sie sehr gut durch. Ja, es ist ein hellgrün. So, nee, nicht grasgrün, wirklich ein helles Grün. Und ein Pink-Violett, würde ich sagen. Und die Größe, die ich stricke, ist offiziell die 6-9-Monats-Größe. Ich bin aber ganz glücklich, dass meine Maschenprobe ein bisschen enger ist, denn ansonsten wäre das, glaube ich, eine Riesengröße geworden. Ich weiß nicht, ob das bei allen Drops-Anleitungen so ist, aber die Maße, die mit der Original-Maschenprobe da rauskommen würden, die erscheinen mir doch relativ groß. Also meine Tochter ist ja eigentlich relativ groß und schwer auf die Welt gekommen. Sie liegt immer noch etwas oberhalb der Kurve. Ich kann jetzt also nicht behaupten, dass sie unbedingt klein ist, aber diese Jacke mit den Originalmaßen, die hätte sie, glaube ich, den ganzen Winter getragen. Meinst auch nicht schlecht. Ja, aber sie braucht halt jetzt was. Ja, Ja. gut. Und ich habe die Anleitung auch ein bisschen umgebaut. Die ist nämlich eigentlich, wird die von unten gestrickt. Also erst Körper, dann Arme und dann alles zusammen für die Schulterpasse. Yoke. Auf eine Nadel nehmen. Und dann auch ganz kompliziert. Man strickt dann sozusagen alles. Warte, lass mich kurz überlegen. Man strickt dann also alles von unten nach oben bis auf das Bündchen am Hals. Dann werden Maschen für die Blende aufgenommen auf beiden Seiten und die Blende gestrickt und dann erst wird das Bündchen am Hals komplett über die Blende und die Schulterpasse gestrickt. Ja, kam mir irgendwie kompliziert vor. Ich habe mir das dann umgebaut für Top-Down. Mag ich einfach lieber. Und auch diese Geschichte mit erst die Blende und dann das war mir alles zu kompliziert. Ich stricke jetzt von oben nach unten, von Bündchen zu Bündchen und dann kommt die Blende komplett vorne dran. Ja. Und auch eine ganz komische Eigenart, das ist mir auf einigen der Fotos dann im Nachhinein auch aufgefallen. Also es ist eine Raglanjacke und du nimmst dann sozusagen ja alles auf eine Nadel für die Schulterpasse und die Raglanlinien sind dann aber nicht zwischen Ärmel und Körper, also da, wo man sie vermuten würde, sondern ein bisschen nach außen gerutscht. Also liegen, wenn du genau hinguckst, eigentlich auf dem Ärmel. Okay. Das fand ich ganz skurril. Naja, Design-Feature halt. Ja, Müsste sieht ja aber irgendwie technisch komisch aus. funktionieren. Ja, klar, das funktioniert sicherlich auch. Das haben auch eine ganze Menge Leute so gestrickt, aber ich habe dann mal genauer in die Bilder reingeguckt und einige andere haben auch offensichtlich dann die Raglan-Naht dahin gesetzt, wo normalerweise die Raglan-Naht ist. Ja, ich fand, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Also letztendlich habe ich mich nur so ungefähr grob an die Anleitung gehalten, sagen wir mal. Ja, so ein. Ja, Julia hält sich an eine Anleitung. Das ist ja eigentlich, geht es ja nur so um die ungefähren Maße und die Idee und so. Ja, Und doch. jetzt bei der ersten werde ich dann mal messen, wie viel ich tatsächlich an Wolle verbraucht habe, weil Drops nicht Meterangaben angibt, sondern sagt, wie viele Knäuel Drops man braucht. Ja, das ist immer Und super hilfreich. Da fluche ich auch jedes Mal, wenn ich das lese und denke so. Schreib es doch einfach dran. ja, und vor allen Dingen es ist ja nun mal eine Babyjacke, brauchst du für alle Größen von, wie heißt denn das, Frühchen bis 4 Jahre, 3 oder 4 Knäule. Ja, super. Also ist eine relativ große Spanne drin. Und da ich ja mit Resten arbeite, die anderen Farbkombis, die ich rausgesucht habe, da bin ich bei manchen etwas klamm sozusagen, bei manchen Farben. Wäre es doch schön zu wissen, wie viel Meter ich ungefähr verbrauche. Da werde ich also hinterher mal genau nachmessen und dann schauen, wie ich das bei der nächsten Strickjacke verteile. Ja, wenn du es Weil die einmal zweite weißt, und ist die es dritte dann habe ich ja schon im Kopf. einfach. Ja, genau. Ja. Ja, das war es dann aber auch an Works in Progress. Ja, siehst du, passiert doch was. Ja, wenn man lange nicht aufnimmt, dann passiert auch mal was. Was ist denn bei dir sonst noch so passiert, Katrin? Oh, bei mir ist alles und nichts passiert. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe einfach relativ viel gearbeitet in den letzten Wochen und wir hatten tatsächlich ja, gefühlt erstaunlich viel Besuch. Es fühlte sich merkwürdig an. Und das aus deinem Munde? Weil Ja, eigentlich also habt ihr ja immer viel Besuch. eigentlich haben wir immer viel Besuch, außer in den letzten 1,5 Jahren. Und insofern hatten wir uns ein bisschen entwöhnt und es war dann tatsächlich irgendwie. Ja, Leute, die auf dem Weg aus dem Urlaub zurück waren oder in den Urlaub sind vorbeigekommen. Und da wir dann jetzt alle geimpft waren, bis auf die Kinder, haben wir gesagt, machen wir das. Und das war auch wunderschön, aber es war irgendwie ganz schön aufregend im Verhältnis zu, wir sind einfach mal zu zweit in der Wohnung und es passiert sowieso nichts Spannendes irgendwie. Und ja, ein Teil des Besuchs war dann mein Bruder mit Familie inklusive dem gut einjährigen Neffen. Und der hat dann natürlich hier auch alles durcheinander gewirbelt, beziehungsweise wir haben vorher ziemlich viel aufgeräumt, damit er nicht alles durcheinander wirbelt. Habt ihr euch denn vorher schon mal gesehen gehabt oder war Ja, das auch ein Kennenlernen? also länger am Stück tatsächlich nicht, weil da ja ein paar hundert Kilometer zwischen liegen. Also wir haben ihn in den letzten gut 1,5, also der ist noch keine 1,5, aber fast. In der Zeit haben wir ihn insgesamt, weiß ich nicht, 3, 4 Mal jeweils so eine Stunde oder zwei gesehen. Also Oh. jetzt nicht wirklich viel, würde ich sagen, Ja. weil wir halt einfach fast nicht vor Ort waren. Und ja, also noch ein Videocall dazu, aber das ist ja mit einem Einjährigen jetzt auch nicht so das Ergiebigste, was man tun kann. Und insofern war es dann total nett. ihn dann tatsächlich mal länger als eine Stunde zu sehen und zu erleben und sozusagen kennenzulernen. Und ja, die große Schwester hat sich natürlich auch riesig gefreut, uns zu sehen. Und ja, wir Erwachsenen haben uns auch riesig gefreut, uns zu sehen. Aber Kinder äußern das ja Alle haben immer sich noch mal. gefreut. Alle haben sich gefreut, aber gerade die Nichte hat sich halt extrem gefreut. Also hat das halt am lautesten geäußert. Ist ja dann auch immer schön, wenn Kinder sowas so sagen. Und, ah, ist so schön. Das war toll. Und meiner Nichte, meiner Schwägerin, habe ich dann tatsächlich auch noch so ein bisschen rumgebastelt. Wir haben gebartigt und ein bisschen Siebdruck gemacht und das war total witzig. Und ich kann sagen, es sieht total toll Gebartig, das aus. ist so 90er. Ja, nein, es ist ja, es ist tatsächlich, also zumindest in Deutschland sind gebartigte T-Shirts, also jetzt nicht so krass durchgebartigt wie in den 80er, 90ern, aber so mit so leichten Batik-Effekten ist dieses Jahr, diesen Sommer total in gewesen für Welcher Pullover, Sommer? für. Ja, okay, die Jahreszeit, nicht das Wetter. Es war irgendwie, also Stoffe mit so Batik-Effekt waren total in. Und insofern, als dann meine Nichte hörte, dass man das selber machen kann, war sie völlig neugierig und begeistert. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Kleine Wie alt Sauerei ist im sie? Badezimmer, die ist 8,5. Haben wir im Badezimmer ein bisschen Sauerei gemacht, aber hatten großen Spaß und haben sogar einen Farbverlauf gemacht. Und ich hatte irgendwie ein Blau und ein Türkis Wow. gekauft und einen Rotton. Und dann haben wir irgendwie, also was sehr, sehr cool aussieht, wir haben einfach mal weiße Socken so zur Hälfte in das Dunkelblau gehalten. Und das sah richtig, richtig cool aus. Ein bisschen abgebunden mit Gummibändern, aber dann hast du halt so einen halb dunkelblauen Socken und einen halb weißen Socken. Das war ein echt cooler Effekt, muss ich sagen. Was hast du denn für Und Farben genommen? so ganz normale, funktioniert super mit die Farben, die man so in der Drogerie kriegt zum Färben, zum in der Waschmaschine färben. Simplicol oder so. Simplicol, genau. Das hat total gut funktioniert. Okay. Ich habe nur das Rot vermutlich etwas zu krass, also hinterher dann auch Fixierer dazu und so. Ich habe das Rot vermutlich etwas zu viel Farbpulver im Wasser gehabt. Weil, und dann steht da dran, dann soll es danach nochmal in die Waschmaschine werfen. Und als das Zeug aus der Waschmaschine kam, war halt alles lila, weil das Rot nochmal komplett ausgelaufen war. Wir hatten ein ganz, ganz, wir hatten ein T-Shirt mit einem und eine Radlerhose mit einem ganz, ganz tollen Farbverlauf gemacht. Von Türkis, Helltürkis, Dunkeltürkis zu Dunkel und dann nochmal in Dunkelblau. Sah super, super toll aus. Und am Ende war es auch ein Farbverlauf, aber er war halt in lila Tönen. Ich muss aber auch sagen, Rot ist eine Farbe, die sehr, sehr schwer zu fixieren ist. Ja, keine Ahnung. Und dann schickte mir aber hinterher meine Schwägerin ein Foto, dass die Socken, die auch lila geworden waren, nach der Wäsche wieder blau-türkis waren. Ob die Radlerhose dann, Zaubersocken. ich habe keine Ahnung, ob die Radlerhose dann hinterher auch türkis wieder war, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, wir hatten viel Spaß. Das war ein großes Abenteuer und ich habe tatsächlich auch zuletzt gebartigt, vorher irgendwie so zu Teenagerzeiten oder so. Also insofern bin ich da jetzt auch nicht so zutiefst bewandert, aber sie haben die restlichen Farben mitgenommen und überlegt, ob sie nochmal was machen sollen, weil sie auch total Spaß dran hatten und gemeint haben, zur Not machen sie nochmal einen Farbverlauf. Also wir hatten richtig Spaß da. Das war echt cool, also kann ich nur empfehlen. In der Wohnung, im Badezimmer, sollte man ein bisschen Platz haben und wir haben, glaube ich, noch an dem einen oder anderen Eck irgendwie rote Farbspritzer am Schrank. Den müsste ich noch mal gründlich waschen. Ich übersehe das aber, weil das so relativ weit unten ist. Aber irgendwie, immer wenn ich in die zur Tür reinkomme, sehe ich das. Dann muss ich aber meistens dringend aufs Klo und dann habe ich keine Zeit, das abzuwischen. Und bis ich dann wieder aufgestanden bin, mir die Hände gewaschen habe, muss ich wieder an den Schreibtisch und dann habe ich wieder vergessen, dass ich das abwischen wollte. Und ja, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Wir kriegen ja sonst keinen Besuch, dann fällt das auch nicht auf, dass da rote Flecken sind. Genau, was habe ich noch gemacht Tolles? Ich war tatsächlich bei einer Podcast-Live-Aufnahme dabei. Und zwar hat der Eat, Read, Sleep Podcast, Der was? Eat, Read, Sleep, ist ein Podcast des NDR zum Thema Bücher und Essen. Macht Sinn bei dem Titel? Genau, den gibt es seit einem guten Jahr und die besprechen sind drei NDR-Redakteure oder eine Redakteurin, zwei Redakteure so rum, die Bücher besprechen, immer eins aus der aktuellen Bestsellerliste und Sachen, die Hörer und Hörerinnen empfohlen haben oder Sachen, die sie selber gelesen haben oder auch Sachen, die sie nicht empfehlen können, weil auf der Bestsellerliste, da sind sie nicht immer alle glücklich damit. Also sie machen auch Verrisse, es ist nicht nur Empfehlungen, super unterhaltsam. Und die Sendung startet immer damit, dass, also es wird meistens von zwei von den dreien moderiert und eine von den beiden Personen ist dann immer zuständig dafür, ein literarisch angehauchtes Gericht mitzubringen. Also entweder was in einem Buch Also was vorkommt mit oder Buchstaben drin oder Buchstabssuppe? nee, tatsächlich eher ein Gericht, was in einem Buch eine besondere Rolle spielt oder was ein Lieblingsgericht von einem Autor ist oder so. Sowas. Es ist sehr, sehr spannend und immer, also ich finde das sehr lustig zu hören. Ich komme zwar nicht dazu, alles zu lesen, was sie vorschlagen. Also ich komme eigentlich überhaupt nicht dazu, irgendwas zu lesen. Es ist trotzdem schön, ihnen zuzuhören. Und die haben im Juli, August, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit, im Rahmen des Sommerfestivals auf Kampnagel, also hier so eine Kulturstätte in Hamburg, eine Open-Air-Podcast-Aufnahme gemacht. Und man konnte zuhören und der Eintrittspreis war irgendwie, ich glaube, 3 Euro. Und dann dachte ich, na, wenn sie schon quasi vor meiner Haustür aufnehmen, dann schaffe ich es auch dazu zu hören. Und das war tatsächlich witzig, dann mal dabei zu sein und ihnen zuzuhören und also eben live zuzuhören und nicht nur hinterher die Konserve zu hören. Das war ganz cool. Und ja, dann habe ich zum Geburtstag bekommen, ein Überraschungspaket, bei dem ein Schaf eine Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein spanisches Schaf. Ich Du weiß noch weißt noch nicht, nicht, was es was drin ist. ist, oder? Genau, es ist über Crowdfarming, nicht Crowdfunding, sondern Crowdfarming. Okay. Und ich tippe auf Wolle. Ich weiß es aber nicht. Es geht um ein Schaf. Man hat sozusagen eine Scha Ich habe sozusagen eine Schafpatenschaft für ein Schaf bekommen, was in Spanien in einer Herde steht. Und ich bekomme vermutlich im Dezember ein Paket mit etwas, was mit diesem Schaf zu tun hat. Also ich tippe auf Wolle. Es gibt sowas auch von der, ja, Firma ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, das klingt sehr industriell, aber von dem Paar, von Len Pesanne heißen die hier. Das ist, wie gesagt, ein Pärchen, die eine Schafherde haben und eben auch sich der nachhaltigen Produktion verschrieben haben. Also die dann aus der Wolle oder auch aus der Wolle von Nachbarschäfern zum Teil verschiedene Projekte realisieren. Und die machen auch viel mit Crowdfunding oder Crowdfarming. Da ist es nämlich auch so, du kannst aus ihrer Herde, da läuft nämlich gerade jetzt die Kampagne, ich glaube, um die 90 Schafe oder so adoptieren. Und mit jeder Schafpatenschaft ist dann eine Decke verbunden. Ich habe mir ja letztes Jahr zu Weihnachten, ich glaube, das war letztes Jahr zu Weihnachten, eine Decke von denen gewünscht. Und das funktioniert eben auch mit einer, also du kannst sie natürlich auch so kaufen, aber von ihrer eigenen Herde machen sie dann eben diese Schafpatenschaften. Und je nachdem, was sie so an Schafen haben, dieses Jahr zum Beispiel sind das alles wollweiße Decken mit einem grauen Rand auf einer Seite. Ja, ich Da bin erinnert mich gespannt. das gerade total dran. Genau, also ich weiß nicht, was kommt. Ich tippe auf Wolle, aber ich lasse mich überraschen. Ja. Genau, und bekomme dann etwas von diesem Schaf, für das ich jetzt sozusagen die Patenschaft zum Geburtstag bekommen habe. Deswegen könnte sein, dass es sich anbietet, je nachdem, was da kommt, das vielleicht sogar mit der Paulas Wolle noch zu kombinieren, wenn das ähnlich gesponnen ist, dann wäre es wirklich mehr eine Wolldecke als ein Tuch, weil dann sind es irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Gramm Wolle. Und dann kann ich mich da wahrscheinlich drin einwickeln. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, genau. Wie heißt das bei Imagined Landscape so schön? Knittable Blanket? Ja, genau, so ungefähr. Nee, Wearable Blanket. Ah, wearable. Ja, natürlich. Wenn man einen Schrägpodcast macht, dann ist eigentlich alles Ja, ich glaube knittable. auch, genau. No. Genau, und ich habe noch ganz tolle Sachen im August gemacht. Und zwar habe ich zwei Theaterstücke erlebt, und zwar im Open-Air-Theater. Das eine der Sturm von Shakespeare und das andere der Sommernachtstraum von Shakespeare. Das ist eine Hamburger Theatercompany, kleines individuelles Trüppchen, und die haben an zwei Orten in Planten und Blumen, beziehungsweise den Wallanlagen, Ja, das als Spielstätte erkoren und dort Theaterstücke aufgeführt. Und besonders beeindruckend fand ich den Sommernachtstraum, weil sie das an einem großen Spielplatz da in Planten und Blumen, da ist ja so ein Riesenspielplatz, ich weiß nicht, ob du den kennst, Nee. egal, an der Ecke, wo es zur Messe rausgeht, ist ein riesiger Spielplatz und den haben sie halt komplett als Kulisse mitgenutzt. Das heißt, sie haben Rutschen und Klettergerüste als Kulisse für ihr Theaterstück genutzt und das war super, super cool gespielt und das war echt schön. Da hatten wir einen tollen Abend und sind dann tatsächlich auch mit mehreren Leuten vor Ort gewesen und haben sozusagen ein Freundetreffen beim Open-Air-Theater gemacht. Das ist nett. Das war echt schön und ja, irgendwie auch mal erstaunlich gut, mal wieder mehr als eine Person oder zwei Personen zu treffen. Selbst wenn wir uns nicht viel unterhalten haben, aber wir haben dann danach noch ein bisschen geschnackt. Aber es war halt cool, trotzdem mal irgendwie so viele Leute gleichzeitig zu sehen, die man kennt. Das fand ich eine sehr schöne Erfahrung. Genau. Oh, schön, über was für Dinge man sich inzwischen freut, über was Ja, für einfache Dinge. total. Genau. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich hätte noch ganz viele Baustellen. Willst du mal einspringen zwischendrin, dass ich hier nicht so lange Weiß gar nicht, wo ich monologisiere? anfangen soll. Ja, mach doch einfach. Ich könnte zum Beispiel ein Garten- und Essensupdate machen. Oh ja. Garten dieses Jahr ist ein Reinfall. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon über den Garten gesprochen habe, aber so wie, glaube ich, ganz viele sind wir zum Beispiel vom Mehltau und dergleichen betroffen worden. Also betroffen worden. Betroffen? Nicht verschont worden. Die Hälfte unserer Tomatenpflanzen, und das ist schon eine ganze Menge, wir hatten dieses Jahr so 45 oder 50, die Hälfte davon ist gleich die ersten Wochen hinüber gewesen. Die andere Hälfte hat sich mehr oder weniger wacker geschlagen. Nach und nach sind immer noch mal so ein paar abgestorben. Aber ich habe jetzt tatsächlich Anfang der Woche am Montag das erste Mal Tomaten geerntet. Das ist spät tatsächlich. Das ist sehr spät, weil ich habe schon von Leuten gehört, also wir haben unsere Tomaten auch spät gepflanzt, muss man dazu sagen. Was aber dann mit dem Wetter, das wir hatten und der ganzen Mehltau-Geschichte auch vielleicht gar keine so schlechte Idee war. Aber das Wetter war halt unter aller Sau, wie wahrscheinlich auch fast überall. Deutlich zu wenig Sonne, zu nass, deswegen auch eben das Mehltauproblem. Das ist so eine Krankheit, also ich glaube auf Deutsch heißt das Mehltau, echter Mehltau. Ich habe das Braunfäule, Wort was schon auch mal immer. gehört. Ob es genau das ist, weiß ich nicht. Bin zu wenig pflanzenaffin. Ja, ich kann es dir jetzt auch auf Deutsch leider nicht genau sagen. Im Wesentlichen ist es eine Krankheit, es ist ein Pilz, der die Blätter befällt und der dafür sorgt, dass die braun werden, verkrümpeln und abtrocknen und absterben. Und das befällt dann zum Teil nicht nur die Blätter, sondern eben auch den Stiel und auch die Tomaten selber. Und dann wird es halt schwierig für die Pflanze überhaupt zu überleben. Und das wird begünstigt von feuchtem, kühlem Wetter, weil dieser Pilz einfach diese feuchte Umgebung braucht. Und normalerweise ist es im Sommer ja warm und wenn es dann mal regnet, dann trocknet in der Sonne eben das schnell weg. Deswegen sagt man ja auch Tomaten nicht von oben gießen, sondern nur auf die Wurzeln. Ja, aber mit dem diesjährigen Sommer war das schwierig zu vereinbaren und deswegen ja, ist da nicht viel bei rumgekommen. Also wir haben Tomaten. Dann kommt noch dazu, dass die letzten Wochen, 10 Tage, ja, 2, 3 Wochen jetzt inzwischen fast, ist das Wetter hier sehr feucht schon wieder. Also es regnet zum Teil Tage am Stück und das sorgt dann dafür, dass die Tomaten, die wir haben, auch noch platzen, weil die sich mit Wasser vollsaugen. Ja, schade. Ja, aber wir haben Tomaten. Auch nur eine Sorte im Wesentlichen, obwohl ich drei ausgesät hatte. Aber hey, wir wollen nicht nörgeln. Da muss ich jetzt auch die Tage, ich habe einen Großteil im Kühlschrank gelagert für den Moment, weil ich nicht alles auf einmal verarbeiten konnte. Da muss ich nochmal einen Topf Tomatensauce ansetzen. Also wir haben auch die Tomatensauce-Produktion begonnen, genauso wie Pesto, aber dann einfach mit Tomaten vom Markt. Also jetzt, weil es Saison war und Tomaten günstig waren, haben wir einfach schon mal 10 Kilo gekauft und Tomatensauce gemacht. Und das gleiche für Pesto, einfach wie heißt denn das? Bünde? Ein Bund Basilikum. Zwei Bünde? Drei Bünde? Vier Ja, Bünde? würde ich sagen. Mehrere Bund Basilikum. Jedenfalls ganz viel Basilikum haben wir genommen, so. Und daraus Pesto gemacht, weil der natürlich auch, ist eigentlich schon ein bisschen spät, weil die meisten waren schon in Blüte. Es gibt dann immer so einen leicht herben Geschmack. Ich mag das eigentlich lieber, wenn da noch keine Blüten dran sind. Aber hey, so what? Man nimmt, was man kriegen kann. Besonders dieses Jahr. Ja, dieses Jahr ist echt abenteuerlich. Aber, und das haben wir über das letzte Jahr schon gesagt, ne? Wer weiß, was nächstes Jahr bringt. Aber zurück zum Garten-Update. Das waren also die Tomaten, Salat, Grünkohl und Kohlrabi sind alle tot. Also ein Salat war noch da bis vor so 4 Wochen und der ist dann spontan, als es 2 Tage warm wurde, ins Kraut geschossen. Und dann schmeckt ein Salat nicht mehr, den habe ich also entsorgt. Und es steht jetzt noch eine wackere Kohlrabi-Pflanze, die hat einen Kohlrabi von ungefähr 1,5 Zentimetern Durchmesser. Mal schauen, ob da noch was draus wird. Das klingt auch irgendwie Ja, der nicht so. Fenchel dümpelt so vor sich hin, rote Beete, also das, was ich hier so vorgezogen hatte. Immerhin sind die Pflanzen nicht hinüber, die wachsen nur sehr langsam. Die Erdbeeren aus dem letzten Jahr, da holen wir immer noch mal wieder von Zeit zu Zeit so eine Handvoll Erdbeeren von ab. Selbst die Zucchini-Pflanzen sind hinüber. Die Kürbispflanzen, es ist wirklich alles tot. Also die Kürbisse reifen jetzt nur noch nach. Ach, apropos Kürbis. Wir haben eine Pflanze im Garten, die wir definitiv nicht ausgesät haben. Es ist eine Kürbispflanze. Sie ist auch nicht da, wo die Kürbispflanzen sind. Ach so, und Melonen haben wir auch. Also da muss ich jetzt mal schauen. Da habe ich 2 von mitgenommen. Mal schauen, die riechen auf jeden Fall gut. Ja, aber diese besagte Kürbispflanze, also ich bin mir sicher, dass es eine Kürbispflanze ist, weil die Früchte nämlich an den Trieben sitzen und nicht wie bei der Zucchini sozusagen ziemlich dicht am Stamm, an der Wurzel. Ansonsten, ich habe massig versucht, online zu googeln, aber es ist schwierig zu googeln, wenn man eigentlich nur ein Bild hat und keine Ahnung. Ich habe das auch mit so Apps versucht, wo man Pflanzen erkennen kann. Die haben alles Mögliche rausgespuckt, nur keinen Kürbis. Diese Pflanze bringt Kürbisse hervor, die irgendwie leicht birnenförmig sind, so kalebassenförmig und weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mal einen davon mitgenommen. Ich weiß noch nicht mal, ob die reif sind. Weil die sind eigentlich von Anfang an weiß. Also am Anfang waren sie so ein bisschen hellgrün, aber sie sind ziemlich schnell weiß geworden. Falls irgendjemand da draußen weiß, wie man Kürbisse am besten identifiziert oder wo, ich bin rat- und hilflos. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einen davon mitgenommen. Ich werde den die Tage mal aufschneiden, weil auch die Farbe des Fruchtfleisches ja unterschiedlich ist und noch einen Anhaltspunkt geben könnte. Aber ansonsten keine Ahnung, wo der herkommt. Der hat sich da einfach selbst ausgesät. Der ist auch an einer Stelle, wo wir ansonsten nichts gesät haben. Das heißt, diese Pflanze nimmt auch ungefähr 10 Quadratmeter ein. Hat die Tomatenranken, wo die Tomatenpflanzen tot waren, überrankt. Also die fühlt sich wohl, die Pflanze. Ja, das ist schon mal wenigstens eine. Ja. Ja. Aber ansonsten war wirklich gartentechnisch dieses Jahr ein absoluter Reinfall. Also wir haben nicht mal die Bewässerungsanlage installiert. Lohnt sich einfach nicht. Nö, es gab ja genug Regen. Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht alle Beete in Betrieb genommen haben, weil wir spät dran waren und weil die Hälfte hier ja auch vor Ort schon krepiert ist und ach, alles doof. Alles doof. Nächstes Jahr starten wir wieder voll durch. Ja. Schade, Ja, aber das schade. war's. Ja, wir werden noch Tomaten haben, wir werden hin und wieder wahrscheinlich auch noch mal 3 Erdbeeren haben. Ah, Feigen habe ich auch die ersten geerntet. Das ist auch so bitter. Das war Mitte September jetzt. Guck mal, was haben wir heute? 22. Ich war Montag im Garten. Ich habe jetzt die ersten Feigen geerntet. Ich habe vor ein paar Wochen das letzte Glas Feigenmarmelade geöffnet, das ich letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr habe ich die letzte Feigenmarmelade mit wirklich irrsinnig reifen Feigen, die ich zur Hälfte schon vom Boden aufgesammelt habe, gemacht Mitte August. Ja. Also locker 1,5 Monate Verzug. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, so sieht's aus an der Garten, Essen, Kochen, was auch immer Front. Möchtest du noch mal wieder dazwischen hüpfen, Katrin? Ja, das kann ich gerne machen. Ich hätte hier noch so eine Handvoll Podcasts, die ich gehört habe, die ich ganz cool fand. Da sind drei quasi en bloc, die so ein bisschen inhaltlich zusammenpassen, so rund um das Thema Gendergerechtigkeit, Gender Care Gap, das Patriarchat der Dinge, also so Mann-Frau-Themen, Gerechtigkeit im Alltag und sowas. Das fand ich ganz spannend. Das waren zwei Podcasts vom NDR, einmal über Gender Care Gap und über neue Ideen für einen gerechten Alltag. Das fand ich auch ganz spannend, wie man eben Arbeit auch anders aufteilen könnte, sodass sie besser zwischen Männern und Frauen verteilt ist. Ganz großes Thema bei uns zu Hause. Ich glaube, ich höre mal rein in den Podcast. Wie gesagt, das sind zwei, ich werde sie beide verlinken. Und dann gab es bei Nora Hespers in dem Mensch-Frau-Nora-Podcast, die hat ein Gespräch geführt mit Rebecca Entler. Das ist eine Freundin von ihr, die ein Buch geschrieben hat, Das Patriarchat der Dinge. Das ist wohl relativ kürzlich erst rausgekommen. Ist so ein bisschen, oh, wie hieß denn das? Das habe ich letztes Jahr im Herbst irgendwann gelesen. Invisible Women oder so? Von einer englischen, amerikanischen Autorin, die Das irgendwie sagt mir irgendwas. die beschrieben hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, Crashtests nur mit Männern gemacht und nur mit Dummies gemacht werden, die Männerkörper abbilden und sowas alles. Und dass in der ganzen Medizin eigentlich nur mit Männern geforscht wird. Und das hier scheint so ein bisschen die deutsche Variante. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber der Podcast dazu war ganz spannend. Hat die Autorin halt ein bisschen was dazu erzählt. Das fand ich gut. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht geschafft, irgendwie in das Buch reinzuhören oder reinzulesen. Insofern kann ich nichts zum Buch konkret sagen. Es hat mich aber an das andere Buch erinnert. Insofern könnt ihr mir vorstellen, dass das, wenn euch das eine gefällt, dass euch das andere wahrscheinlich auch gefällt. Genau. Und dann noch ein ganz anderes Thema, wo ich einen Podcast zugehört habe, was aber vielleicht für uns als Podcasterin auch nicht uninteressant ist. Und ich fand das auch ganz spannend, nämlich über die Stimme als Ausdruck der Persönlichkeit. Okay. Das und wie man aus der Stimme ableiten kann, was man, also dass man, wenn man eine Stimme hört, daraus irgendwie ableitet, wie man sich jemanden vorstellt und so. Und dass es dazu, es gibt ja auch so Stimmtrainings so nach dem Motto, wie sie anders, höher, tiefer sprechen und was zu welchen Zeiten im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrhunderte vielleicht nicht, aber Jahrzehnte, wie sich die Sprechhöhe von Männern und Frauen verändert hat und sowas. Also das fand ich auch super, super spannend. Ja, große, große Empfehlung, auch da mal reinzuhören. Klingt auf jeden Fall interessant. Genau, ich werde alle verlinken und ja, die Links alleine sind schon ganz sprechend. Ich werde noch einen Kommentar jeweils dran schreiben. Genau, Okay. und dann könnte ich noch ein bisschen erzählen von dem Urlaub, in dem ich mich gerade befinde. Beziehungsweise, Vielleicht springe ich auch noch mal kurz rein mit Podcast. ja, wenn du auch noch Podcast hast, passt das ja hervorragend. Aber auch da viel über tatsächlich den Vollkanal. Also das ist sozusagen nur eine Wiederholung dessen, was die Mädels auch schon angepriesen haben. Du wirst es kaum Ja. glauben, ich als absoluter Sportmuffel habe 11 Leben gehört. Okay, ja, das habe ich nicht gehört. Die Folgen sind zum Teil schon echt lang. Das Gute ist, dass die jetzt zum Ende hin so weit auseinander liegen. Ich glaube, eigentlich wäre auch im August oder September noch die allerletzte fällig gewesen, aber die ist immer noch nicht erschienen. Die sind so weit auseinander gewesen, dass ich da ohne Probleme habe aufholen können. Also 11 Leben ist ein Podcast über Uli Hoeneß. Also natürlich sehr fußballlastig, aber er ist ja deutlich mehr als Fußballer oder fußballaffin. Also da wird wirklich das komplette Leben aufgerollt. Und selbst für mich, für jemanden, der von Sport und speziell auch von Fußball relativ wenig Ahnung hat, also ich verstehe noch ungefähr, was ein Abseits ist, aber Fußball gucke ich eigentlich nur alle Jubeljahre, nämlich immer dann, wenn WM ist und auch nur deswegen, weil alles gucken und wenn ich mit irgendwem Zeit verbringen will, dann läuft das meistens vor einem Fußballspiel. Aber ich habe diesen Podcast ein bisschen verschlungen, muss ich gestehen. Ich fand das super spannend. Okay. Also für Leute, die gar nicht wissen, mit ihrer Zeit anzufangen, und die nochmal ungefähr 20 Stunden Podcast hören wollen. Ja, Vielleicht habe ich kann jetzt auch man machen. übertrieben mit den 20 Stunden, aber ich glaube, ich liege nicht so weit weg. Da bietet sich übrigens eine Podcast-App an, die Podcasts beschleunigt. Und dann, das war allerdings schwierig zu finden, die Merkel-Jahre. Das ist ein Deutschlandfunk-Feature gewesen. Und zwar läuft das nicht, also das ist nicht ein eigener Podcast, sondern Deutschlandfunk-Feature. Die habe ich inzwischen auch abonniert. Das sind so, ja, wie Dokus letztendlich. Manchmal nur einzelne Teile, manchmal auch so kleine Serien. Und da sind so ein paar Sachen dabei, die echt spannend sind. Und aus aktuellem Anlass, die Angie verlässt uns ja nun, also verlässt das öffentliche Leben vorerst wahrscheinlich, fand ich das mal interessant zu hören, wo sie eigentlich herkommt. Also ich als Ostmädel, fand das natürlich noch mal extra spannend, da auch ein bisschen mehr von zu hören und wie Ost sie wirklich ist und auch wie insgesamt so ihr politischer Werdegang war. Also es ist wirklich so eine Retrospektive. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In erster Linie der letzten 30 Jahre, also natürlich sprechen sie auch über ihre Kindheit und so weiter und so fort, aber es geht natürlich schon in erster Linie um die politische Karriere, also ab dem Moment Einheit in erster Linie, wo sie dann wirklich politisch aktiv geworden ist. Das waren meine wiedergekäuten Podcast-Tipps. Ja, davon hätte ich auch noch zwei, die ich jetzt natürlich nicht notiert habe, aber die ich auch super spannend fand. Das zumindest den einen weiß ich, dass der auch im Wollkanal genannt wurde, der zu Kim.com. Den Ja, fand ich auch aber den sehr habe ich, spannend. den finde ich nicht über meine Podcast-App und ich weigere mich, Podcasts über Spotify zu hören. Ich habe ihn gefunden. Ich gucke gleich mal, ob ich den Echt? irgendwie. Ich Ich habe habe ihn gesucht wie eine gefunden. Blöde. Ich habe ihn gefunden. Der Name war irgendwie etwas versteckt, aber man muss ihn etwas anders. Ich habe Okay. es gefunden. Also es ließ sich finden. Ich habe es gefunden. Über die normale App, also ganz, ganz einfach. Und dann auch den zu Ken FM, also Ken Jebsen. Der war auch Ja. super, super spannend und gut recherchiert. Aber auch da haben es gefühlt alle anderen Podcasts schon viel zu berichtet. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht ausgiebig benennen. Aber das wären, wenn ihr überlegt, ich fand das auch beides sehr, sehr spannend und sehr hörenswert. Und jeweils sehr, sehr Okay. gut gemacht. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Empfehlungen ausgesprochen. Och, wenn es noch um Empfehlung geht, ich habe Blindspot tatsächlich fertig geguckt. Zu Okay. Ende. Wir sind tatsächlich immer noch nicht weiter als Ende der Staffel 1. Wahrscheinlich werdet ihr auch nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Mann hat nicht so große Lust, weiter zu gucken. Also, wir haben da auch jetzt, wir haben gerade die letzte Folge vorgestern oder so geguckt von Staffel 5. 100 Folgen sind es insgesamt. Okay. Und wir haben so diskutiert und gesagt, uns ist nicht eine einzige Serie eingefallen, wo die Qualität zum Ende hinzunimmt. Also es gibt wirklich, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht eine, wo es wo der Zweite Weltkrieg irgendwie anders ausgegangen ist. Ich erinnere mich gerade nicht, wie die heißt. Aber im Wesentlichen fängt eine Serie an. Dann mögen die ganz viele Leute oder nicht. Okay, wenn sie keiner mag, dann ist sie eh tot. Aber wenn viele Leute das gucken, dann müssen die halt eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Staffel drehen. Und irgendwann geht ihnen der Stoff aus und auch die Puste. Und es endet immer irgendwie unbefriedigend. Habe ich so den Ja. Eindruck. Und das ist tatsächlich bei Blindspot auch so. Also die ersten ein, zwei Folgen, ein, zwei Folgen sage ich schon, die ersten ein, zwei Staffeln waren noch lustig, also waren noch gut. Dann die dritte war so, also die zweite war schon weniger gut als die erste. Die dritte war dann so, okay. Die vierte hatte ich das Gefühl, war eine Parodie auf sich selbst. Aber wirklich so abgefahren. Da haben sie sich vielleicht auch unbewusst, ich kann es mir aber kaum vorstellen, selbst auf die Schippe genommen und die fünfte Staffel jetzt, na gut, da gab es auch nur die Hälfte der Folgen. Das war nur noch, um es zu Ende zu bringen. Aber es wurde dann nachher Okay. wirklich so unrealistisch, also als wäre es vorher nicht schon unrealistisch, aber das war wirklich, das hat allem die Krone aufgesetzt. Ja, keine Ahnung. Also wir fanden es, insgesamt war es zwar spannend in der ersten Staffel, aber ich fand so, also diese ganzen Action-Szenen waren irgendwie extrem übertrieben, meiner Ansicht nach. Und du bist jetzt in der ersten Staffel. Genau. Und es war schon so, es ist nicht euer Ernst. Und also an einigen Stellen war die Handlung einfach so, also ganz ernsthaft, wenn das FBI so arbeitet, dann wundert mich auch nichts mehr so irgendwie. Aber es war so, Nee, ist alles klar. Aber mach das mal im Alleingang, ist eine total schlaue Aktion. Nimm dir keine Hilfe mit und wunder dich dann, dass was passiert. Ja, super. Nee, also irgendwie ist das, glaube ich, der Grund, weshalb wir es nicht weitergucken werden, auch wenn ich es cool gemacht fand. Also die Grundidee fand ich echt cool, und aber naja, egal. Wir werden es, glaube ich, nicht weitergucken. Genau, aber dann kann ich jetzt noch ein bisschen was zum nicht ganz so aufregenden Urlaub erzählen. Wir hatten letzte Woche und diese Woche frei und haben noch frei und wollten eigentlich in insgesamt 11 Etappen von Wiesbaden nach Koblenz wandern auf dem Rheinsteig. Und ja, wir haben auch angefangen, das Ganze, sind also Anfang letzter Woche nach Eltville gefahren. Und ja, es heißt wirklich Eltville, sagen zumindest die Leute vor Ort. Ich hätte vorher Ich spontan habe gedacht, gerade das kurz heißt. gezuckt und dachte so, Ich hätte gedacht, das okay. heißt Eltville, aber nein, die Leute vor Ort sagen Eltville, also sage ich Eltville. Ja, ich kann mich an die Locals anpassen. Und haben dort 3 Nächte in einer kleinen Ferienwohnung gewohnt und sind dann weiter nach Rüdesheim für 4 Nächte und haben halt jeden Tag so Etappen von 12 bis 20 Kilometer ungefähr gewandert und halt an einem Tag mit Gepäck, wo wir eben die Unterkunft gewechselt haben. An den anderen Tagen sind wir morgens und abends Bus oder Bahn gefahren, um hin und her zu kommen, und haben dadurch eben es geschafft, so zu wandern, dass wir nicht mit so viel Gepäck wandern müssen. Das war sehr angenehm. Auch in Rüdesheim hatten wir eine kleine Ferienwohnung, total nett. Und nur leider hat dann am Sonntag mein Fuß plötzlich irgendwie aus relativ unerfindlichen Gründen derartig wehgetan, dass ich für mich das Weiterlaufen irgendwie in Frage gestellt habe. Und es war zum Glück an der Stelle, wo ich relativ gut abbrechen und umschwenken konnte, und habe dann meinen Mann die Etappe alleine weiterwandern lassen und bin schon mal zurück zur Unterkunft. Habe dann am Sonntag nicht mehr viel gemacht mit dem Fuß, und solange ich nicht gelaufen bin, tat er auch nicht weh. Insofern war alles gut. Ich konnte auch normal gehen, aber es war halt irgendwie so, wenn ich zu lange am Stück gelaufen bin, tat plötzlich irgendwann der Fuß weh. Total nervig. Und da das über Nacht auch nicht wirklich besser geworden ist, habe ich das Montagmorgen kurz einem Arzt vorgeführt, der meinte so, naja, also gebrochen ist nichts, aber ich würde Ihnen schon eher Schonung empfehlen, statt jetzt 5 weitere Wandertage. Macht nur Ihre Urlaubspläne kaputt. Ich so, ja, so ein bisschen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Sind erstmal, weil wir aus der Ferienwohnung raus mussten, mit unseren Klamotten in die Bahn gestiegen. Wir wollten an dem Tag per Zug die Unterkunft wechseln, weil wir ab da losgelaufen sind, wo die nächste Unterkunft war. Die nächste Unterkunft war eine Jugendherberge, und wir kamen gefühlt gleichzeitig mit einer Schulklasse da an. Und es war das totale Chaos. Und wir haben dann erstmal nur unsere Rucksäcke abgestellt, weil es noch 2 Stunden zu früh war, um die Zimmer zu beziehen, und sind nochmal raus. Und saßen dann da, und die Güterzüge rauschten an uns vorbei, weil man auf der Rheinseite unterwegs ist, wo die ganzen Güterzüge fahren. Und wir dachten Schön. so, 2 Tage hier jetzt rumsitzen und den Fuß schonen in der Jugendherberge mit einer lärmenden Schulklasse und Güterzügen vor der Tür. Und das war halt eher einer der kleineren Orte. Und dann haben wir auch gesagt so, nein. Haben nochmal geguckt, wir konnten sowohl die Jugendherberge als auch die Unterkunft, die wir dann in Koblenz gebucht hatten, kostenfrei stornieren, und haben gesagt, ganz ehrlich, wir fahren spontan nach Hause, haben also gar nicht erst eingecheckt in die Jugendherberge. Wir nehmen jetzt unsere Rucksäcke, wir gehen wieder, tschüss. Haben das Hotel gecancelt und haben uns einen Zug gebucht und sind nach Hause gefahren. Und ja, jetzt sitzen wir zu Hause, was aber auch nicht schlecht ist, weil ich, also beim Fuß geht es tatsächlich wieder so gut wie gut. Ich habe eigentlich kaum Beschwerden, und das finde ich auch schon ganz angenehm. Zeigt aber, nicht wandern war offensichtlich eine gute Idee, weil es jetzt nicht mehr geworden ist und auch eher, ja, eher so gut wie weg ist. Fahrradfahren geht ganz gut, das tut gar nicht weh, und insofern bewege ich mich ja halt vor allem mit dem Fahrrad vorwärts. Das mache ich ja zu Hause sowieso relativ viel. Und ja, abruptes Ende des Urlaubs, aber ich stelle fest, in den letzten Wochen ist ziemlich viel Orgakram liegen geblieben, und ich habe gestern gefühlt den ganzen Tag nur Organisationszeug gemacht, mit dem Hausmeister telefoniert, mit hier telefoniert, da telefoniert, alles Dinge, zu denen ich nicht gekommen bin. Und irgendwie war das ganz gut, mal frei zu haben und zu Hause zu sein. Und zu den ganzen, ich habe noch so viele kreative Ideen da rumfliegen, die Projekte habe ich noch gar nicht angefangen. Also insofern ist es tatsächlich noch ein, Ich hänge hier noch und hole die ganze Orga der letzten Wochen nachgefühlt. Aber egal, das ist auch nötig und es macht Spaß und es ist gut so. Und es stresst mich dann einfach weniger, wenn ich nächste Woche wieder arbeiten muss. Insofern passt es auch ganz gut. Und ja, was soll ich sagen? Der Rheinsteig ist ein total toller Wanderweg, gut ausgeschildert. Es gibt nicht auf jeder Etappe irgendwie Infrastruktur in Form von Gastro, aber auf genug Etappen. Und für die anderen kann man sich eigentlich immer ganz gut was mitnehmen. Also wir waren sehr angetan. Es ist so, dass wirklich jede Etappe irgendwie mit der Bahn zu erreichen ist oder mit dem Bus. Und für die ersten drei bietet sich Eltville eben als Standort an, obwohl es gar nicht entlang des Rheinsteigs liegt. Aber man hat von da aus Busverbindungen in die nötigen Orte, wo man hin muss, weil die Strecke da vorbeiführt. Also das war echt sehr, sehr cool. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es hat einen Tag ein bisschen geregnet, aber nie so doll, dass wir also tatsächlich ohne Regenjacke unterwegs waren, weil es irgendwie 20 Grad und gefühlt 100% Luftfeuchtigkeit waren, sodass wir auch ohne die Regenjacke schon eigentlich nass waren. Und ich fand das tatsächlich sehr anstrengend. Das ist ja so gar nicht mein präferiertes Klima, so mit hoher Luftfeuchtigkeit. Habe mir da wieder mal geschworen, ich werde nirgendwo Urlaub machen, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Es ist einfach keine Erholung. Ich kann das nicht, ich vertrage das nicht. Wenn ich es steuern kann, tue ich es nicht. Und ja, aber davon abgesehen hatten wir richtig, richtig schöne Wandertage. Das hat Spaß gemacht und wir haben viel schöne Landschaft gesehen, sehr abwechslungsreich mit Weinbergen und Wäldern und Blick auf den Rhein und spektakulär und hier und da und Kloster Eberbach, was vielleicht einige kennen, dort wurde der Name der Rose gedreht und wir waren da vor ein paar Jahren auf der Hochzeit von Freunden, die haben dort gefeiert. Insofern kannten wir das Gelände schon und man kommt an dem Kloster vorbei, was nach Hildegard von Bingen benannt ist, weil gegenüber von Rüdesheim liegt Bingen. Und genau, wir hatten eigentlich mit keiner Gastro gerechnet, zumindest mit keiner, die über Mittag auf hatte auf dieser Etappe. Da waren zwar einige Gasthöfe, die aber entweder Ruhetag hatten oder erst um 15 oder 17 Uhr aufmachten und an diesem Kloster gab es ein Klostercafé, das war total schön und das war genau in dem Moment, wo wir sagten, jetzt wäre eigentlich cool, wir hätten hier was zum Hinsetzen und da tauchte wir wussten, dass das Kloster kommt und dann tauchte aber ein Klostercafé auf und wir so, yes! Und da haben wir dann echt sehr nett gesessen und Kuchen gegessen und das war echt schön. Ein bisschen touristisch und irgendwie so eine Mischung aus Standardtouristen und Nonnen und christlichen Gruppen und Wanderer. Wir waren eher die Ausnahmen als Wanderer, aber es war eine wilde Mischung an Gästen. Und ich meine, ja, Hildegard von Bingen ist ja durchaus auch bekannt. Und das war aber irgendwie, also das Kloster selber ist ein relativ neuer Bau, der ist so 100, 150 Jahre alt, weil das ursprüngliche Kloster woanders stand und nicht mehr stand. Und dann hat man es irgendwie neu aufgebaut. Ist aber sehr schön gemacht, passt sich gut in die Weinberge ein. Echt schön da insgesamt. Also, wie gesagt, wir waren ziemlich angetan. Rüdesheim als Stadt, muss ich sagen, ist ganz nett, hat viele alte Fachwerkhäuser und so und viele Weingüter. Und dann sind innerhalb der Stadt auch Weingüter und du hast halt in vielen Weingütern dann so einen Ausschank. Und das ist insgesamt schon ganz nett, Innerhalb aber der Stadt? ja, du hast also die. Weil die halt historisch gewachsen, ihr Weingut, halt, ne, das Haus, in dem sie wohnen, in der Stadt haben und dann wie so einen kleinen Biergarten halt als Weingarten am Haus sozusagen im Hof. Da passen dann nicht Okay. Aber riesig viel. Ja, ist halt so ein kleines Mittelalterstädtchen irgendwie. auch die Weinstöcke sind dann in der Stadt? Nein. Nee, die Weinstöcke nicht, die sind dann außerhalb, aber du hast halt quasi den Hof, wo sie dann Okay. Wohnhäuser oder was haben oder so, vielleicht auch Keller und wahrscheinlich haben die alle auch außerhalb noch irgendwas. Aber das ist einfach ganz nett. Aber du hast halt einen riesen Weintourismus drumherum und es ist so ein bisschen wie Reeperbahn für Senioren, habe ich böse formuliert. Also du hast halt unendlich viele Seniorentouristen. Du hast, wenn nicht gerade Corona ist, auch ganz viele amerikanische und asiatische Touristen da. Also das ist so mit Heidelberg, glaube ich. Eines der typischen Ziele, die man in Deutschland gesehen haben muss. Also es ist ganz abgefahren. Und diese Drosselgasse, die berühmte, die ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen wie Heurigen in Wien. Also du hast nette kleine, also viele kleine Lokalitäten. Du sitzt da wie in so einem Garten. Ich fand es jetzt wenn das der Normalzustand wäre, fände ich es okay. Für mich fast schon zu viele Leute. Ich mag das nicht so Orte, wo wild, also wild, wo ganz viele Leute zusammensitzen mit dem einzigen Ziel, möglichst viel Alkohol zu konsumieren. Das ist einfach nicht so meins. Für Corona fand ich es de facto fast schon zu voll. Wäre es nicht Corona, fände ich es halbwegs aushaltbar gewesen mit der Menschenmenge, die da war. Aber es war echt voll da und alle haben kräftig Wein getrunken. Und dann, wenn du abends um 8 schon die Leute hast, wo du so eine Männergruppe irgendwo an einem Tresen vor einer Bar stehen siehst, die lauthals als Udo Jürgens grölen und du siehst, okay, eigentlich könnten die auch alle schon besser mal ins Bett gehen, so fertig, wie die schon aussehen. Also irgendwie, das ist nicht so meine Form von Tourismus. Und ja, also das Drumherum war so nicht so meins. Aber der Ort ist echt hübsch und die Weinberge drumherum, es ist wirklich schön gelegen. Und ja, wir haben es gelassen genommen und haben uns an 2 Tagen in unserer Ferienwohnung einfach selber versorgt, um uns nicht in das Chaos zu bewegen. Und haben dann aber auch für die anderen beiden Tage ein bisschen weiter außerhalb vom Zentrum einen super netten Weinausschank gefunden, wo wir dann gleich zweimal waren. Der war ganz ruhig und gelassen und einfach super nett und leckeres Essen. Da waren wir dann zweimal. Genau. Ja, und jetzt sitzen wir hier zu Hause und genießen, dass wir mal zu Hause sind und nicht arbeiten. Was ja auch mal ganz schön sein kann. Was auch ganz schön ist. Und so hat sich zufällig und spontan Zeit für Podcasten ergeben. Ja. Wovon dann alle was haben. In der Tat. Ich kann sonst auch noch ein ganz kurzes Reiseupdate geben, aber wir haben Ja. wirklich Mainstream-Reisen gemacht. Ich glaube, das ist mit Baby jetzt irgendwie so vorerst. Wir Ja, waren in vermutlich. Spanien an der Mittelmeerküste. Ja. Da hat uns ein Freund sein Apartment überlassen. Wir waren eine knappe Woche da, gefühlt auch halb Frankreich. Es war auf der Uferpromenade so voll, dass man tatsächlich mit der Sportkarre zum Teil sich nicht vorwärts bewegen konnte. Der Ort ist Calella, Calella de. Ich kann nicht so gut Spanisch. Palafrugell, sag ich jetzt mal einfach so. Ist direkt an der Küste gelegen, aber das ist so ein bisschen hügelig dort. Und unsere Wohnung war fast oben auf dem Hügel. Das heißt, wann auch immer wir irgendwas wollten und wenn es nur zur Mülltonne war, mussten wir runter und dann wieder hoch. Ich habe so einen Muskelkater in den Waden gehabt, ich konnte nicht mehr. Ich habe die Kleine dann halt auch hin und wieder in der Babytrage gehabt, weil, wie gesagt, mit der Sportkarre kein Durchkommen war. Und sie wiegt inzwischen schon mehr. Wir haben jetzt die 8 Kilo Schallgrenze durchbrochen und mit allem, was da sonst noch so dranhängt, Babytrage und so. Oh, wenn man das nicht gewohnt ist und dann so berg hochgehen muss, das ist schwer. Ja, wir haben das auch gemerkt. Also ich vor allem, weil ich ja tatsächlich die letzten 1,5 Jahre vorwiegend am Schreibtisch gesessen habe oder mich in Hamburg bewegt habe. Mein Mann hat noch so ein bisschen Höhentraining, also Höhentraining macht, sofern man das hier in Hamburg kann, aber er wollte so ein bisschen bergiger trainieren und war dann an den Elbhängen und irgendwie zum Laufen, auch irgendwie südlich von Hamburg, da in den Harburger Bergen, wie es heißt, und hat halt so ein bisschen Steigungen mal trainiert. Und ich habe halt keine Steigungen trainiert. Ich habe das schon auch gemerkt in den Bergen, also in den Weinbergen. Oh. Und vor allen Dingen, das Wetter war gar nicht so bombastisch. Wir sind angekommen, es war wunderschön, dann zog es zu und am vorletzten Tag fing es an zu regnen. Super. Dieses Jahr ist der Wurm drin. Ja, irgendwie scheint der Wurm überall so drin zu sein. Ja. Und dann waren wir noch mit der ganzen, weil in Spanien waren wir nur mit der Kleinen und dann waren wir noch eine Woche mit der ganzen Familie Richtung Ozean, Richtung Atlantik. In Osgor nennt sich das. Das ist einer dieser typischen ja, Küstenorte dort. Surfer, Leute, Strand, alle im Urlaub. Es war auch Ende August, also Mitte, Ende August, die Woche nach dem 15. August. Ist, glaube ich, die vollste Woche, die es gibt in ganz Frankreich. Das war ganz schlichter Urlaub und ich habe dann jetzt letztes Wochenende nochmal ein Wochenende nur mit meinem Baby sozusagen dort in der Nähe gemacht. Aber wir hatten, als wir in der Familie da waren, ein Haus und das war ein bisschen weiter weg. Da musste ich also entweder zu Fuß eine halbe Stunde, also es gab nicht mal einen Bäcker in fußläufiger Entfernung. Entweder zu Fuß eine halbe Stunde oder mit dem von mir stark gehassten Fahrrad oder halt mit dem Auto und dann Parkplatz suchen. War also irgendwie nicht so toll, gerade wenn man mit Baby unterwegs ist. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das nochmal so, wie ich das gerne hätte. Und habe mir dann einfach ein Hotelzimmer genommen, direkt am Strand. Und ja, das Wetter war jetzt auch nur so mittelmäßig, es hat auch viel geregnet, aber dadurch, dass ich halt direkt am Strand war, konnte ich, wann auch immer es aufhörte zu regnen, wirklich einfach direkt raus und spazieren gehen. Super Plan. Und das war toll. Das Ganz glaube in ich. Ruhe, nur wir zwei. Ich war nett essen, ich musste nichts kochen, ich musste nichts sauber machen, ich musste nichts vorbereiten, ich musste nichts nachbereiten, ich musste hinter niemandem aufräumen. Das war richtig Urlaub. Ja, das klingt so. Brauche ich öfter. Ja. Ja, Ja, aber Zeit. das war dann auch schon das kurze Urlaubsupdate. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, oder? Wie lange nehmen wir jetzt auf? Oh, ich fürchte, wir kommen an die 2-Stunden-Marke oder sowas. Nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen rumgetrödelt am Na, Anfang. wir sind jetzt bei gut 1,5 Stunden. Ja, stimmt, 1 Stunde 40. Wir haben am Anfang noch ziemlich viel gebraucht, Ja, um da. loszulegen. In der Tat. Aber ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich auch nicht. Ich habe Dann. alles gesagt. Ach, siehst du, apropos alles gesagt. Ich habe doch noch einen. Doch noch ein One More Thing. Genau, auch noch ein Podcast-Tipp für die Leute, die, wie gesagt, alle zu viel Zeit haben zum Podcast hören. Der Podcast Alles gesagt, ich glaube, da habe ich hin und wieder auch schon mal eine Folge von erwähnt. Von der Zeit ist der, wo immer ein Gast, eine Gästin interviewt wird und nur die Person, die kommt, kann entscheiden, wann der Podcast zu Ende ist. Die dauern dann klassischerweise zwischen 12 Minuten und 8,5 Stunden. Auch da bietet es sich an, eine App zu haben, die den Podcast beschleunigt. Die 12-Minuten-Folge war ein Unfall. Das war nämlich Uli Wickert, der aus Versehen sein Endwort, also bei dem der Podcast dann abbricht, so ungünstig gewählt hat, dass er das nach 12 Minuten gesagt hat. Und den haben sie noch ein zweites Mal wieder in den Podcast geholt. Und das ist die Folge, die ich gerade höre. Also die ist auch schon von früher diesen Jahres. Früher? Nee, also nicht früher, sondern früher. Vielleicht sogar vom letzten Jahr. Oder vom vorletzten. Ich erinnere das gar nicht so genau. Ich kannte Uli Wickert irgendwie nur aus den Nachrichten, aber der ist irrsinnig witzig. Ja. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe überlegt, ob ich die Folge überhaupt höre und dachte dann, na gut, die letzte Folge war so kurz, du kannst ja wenigstens mal reinhören. Und der unglaublich, also ich breche Ja. regelmäßig in Gelächter aus. Der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Der war ja, bevor er die Tagesthemen gemacht hat, also das ist schon sehr, sehr lange her, war der ARD-Korrespondent in Paris. Ja, genau. Also es geht halt um alles, was er so getan hat. Genau, der hat ein sehr cooles Buch irgendwie über Frankreich und die Franzosen geschrieben. Ich guck mal, wie das heißt. Das schmeiße ich noch mit in die Ja. Shownotes. Okay. Ich weiß es gerade nicht aus. Ich glaube, und Gott schuf Paris oder so ähnlich. Ich glaube, das wird auch im Podcast erwähnt, aber ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, so heißt es. Ich gucke noch mal nach. Ich schreibe das in die Shownotes. Da das etwas älter ist, gibt es das vielleicht nur noch antiquarisch? Keine Ahnung. Ich würde da jetzt nicht drauf wetten wollen. Heutzutage gibt es auch alles als E-Book. Vielleicht auch das. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann mal, ich glaube sogar damals gebraucht, gekauft. Und da ich es im Rahmen meines Studiums gekauft habe, ist es locker 20 Jahre alt und ich weiß nicht so genau. Aber das fand ich sehr, sehr spannend und sehr informativ. Ich erinnere mich an einen, naja, nicht an den konkreten Satz, aber an eine Aussage von ihm, die irgendwie sowas sagte wie, die deutschen Frauen, die mit Franzosen verheiratet sind, wollen immer nicht, dass ihre Kinder in das französische Schulsystem kommen. Dabei haben sie sich doch in die Männer verliebt, die genau aus diesem Schulsystem hervorgegangen sind. Oh, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Julia, Ich bist du habe noch ungefähr da? verstanden, was du gesagt hast. Ja, doch, doch, doch, ich bin noch da. Also ich habe mir die Hälfte zusammengereimt. Ich fand das auf jeden Fall einen sehr treffenden Satz. Das ist richtig, aber die haben halt auch ihre Defekte, ne? Und manche sind ja Ja. auch nicht schadenfrei durchs französische Schulsystem gekommen. Also meiner zum Das stimmt. Beispiel hat auch nicht studiert oder dergleichen. Der hat nicht eine dieser Elite-Schulen besucht und hat auch mit der Schule an sich aus verschiedensten Gründen stark gehadert. Und Ja. bestimmt nicht, weil er dumm ist. Nee. Aber das französische Schulsystem ist tatsächlich schon krass. Aber dieses Ja. zu sagen, ich will nicht, dass meine Kinder in dieses Schulsystem kommen, also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das Deutsche besser ist. Sie verfolgen halt komplett andere Ziele und sie Ja. funktionieren komplett anders. Aber Also ja. ich möchte auch nicht, dass die Kleine in das französische Da haben Schulsystem kommt. wir es wieder. Ja, deswegen, als du das sagtest, habe ich innerlich tatsächlich gejubelt und gesagt, ja. Du solltest vielleicht das Buch lesen. Ich glaube, du wirst an einigen Momenten laut auflachen oder sagen, ja, genau so. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich habe ja Uli Wickert gerade erst entdeckt, sozusagen für mich. Ich schicke den Kram in die Shownotes mit rein. Okay, und ich notiere das nochmal kurz, weil das ist hier gar nicht aufgeführt. Ja, dann bleibt uns, wenn du nicht noch eine allerletzte Notiz oder irgendwas hast, eigentlich nur Nee, zu ich sagen, wo glaube, ihr uns findet. Natürlich über den Blog, auf dem diese Folge veröffentlicht wird. Das ist wollgespräche.wordpress.com. Dort findet ihr auch die Shownotes mit allen Links, soweit sie verfügbar sind. Und dann gibt es bei Ravelry für alle die, die dort unterwegs sind, sein möchten, einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Der Thread heißt natürlich Wollgespräche, wie auch sonst. Dann sind Katrin und ich auch selber auf Ravelry unterwegs. Katrin als Käthe, Kaete, und ich als Julia 401. Und ich habe noch einen Instagram-Account, Frau.Neumann, auf dem auch hin und wieder mal was passiert, aber eher selten. Ungefähr so häufig wie für Podcasten, würde ich mal sagen. ja, das könnte hinkommen. Ne, etwas mehr, glaube ich. Und ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwas erwähnen? Nö, ich glaube, der Rest lohnt gerade nicht die Erwähnung. Ja, das sind so die mehr oder weniger aktiven Kanäle, sagen wir mal. Sehr schön. Julia, Gut. dann würde ich sagen, au revoir Au revoir und und tschüss. tschüss. So, jetzt muss ich.